Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Es ist die schon angekündigte Urlaubsausgabe und ihr hört es vielleicht schon an der Akustik. Es ist alles ein bisschen komplizierter hier im hohen Norden, nicht nur Deutschlands, sondern Europas, kann man fast sagen. Internet ist nicht so der Knaller. Ich habe auch noch mein Mikrofon zu Hause vergessen, als ich losgefahren bin. Also mein Laptop konnte ich schon noch einpacken, aber ein Mikrofon habe ich leider vergessen. Ergo, ich mache jetzt diese Aufnahme, also urlaubsmäßiger kann man es gar nicht machen, mit meinem Laptop-Mikrofon. Ergo, es klingt dementsprechend bescheiden, befürchte ich. Aber so kann man wenigstens das Urlaubsflair nicht nur simulieren, sondern wir haben es dann auch tatsächlich jetzt da. Draußen ist purer Sonnenschein. Ich werde mich auch gleich wieder auf den Weg nach draußen machen. Aber pseudoprofessionell wie wir sind, wollen wir ja nicht versäumen, die vergangenen Ereignisse, sprich Saturday Night's Main Event und Evolution bei WWE, kurz zu besprechen. Dazu einen kleinen Ausblick in Bezug auch auf das, was sich bei Raw getan hat, war ja dann doch ein bisschen was. Und eine Grüße geht schon mal raus an Matt Eagle. Eine interessante Drehbuchvariation hat Chris und mich erreicht, mit der Bitte, das doch mal vorzutragen. Es ist tatsächlich ein bisschen viel. Ich habe es nur ganz groß überscrollt. Ist tatsächlich einiges. Wir wollen trotzdem mal versuchen, das hier umzusetzen. Chris und ich haben es beide nicht gelesen, also ich auf jeden Fall nicht. Für Chris will ich jetzt nicht sprechen. Ich habe nur die ersten paar Zeilen gelesen und dann habe ich gesehen, oh, das soll ich ja gar nicht lesen. Es ist also ein Dialog, wie ein Podcast aussehen könnte. Und was da jetzt rauskommt, Chris und ich wissen es noch nicht genau. Wir werden es hinten dann raus nochmal versuchen, das umzusetzen. Denn wenn ein User sich da 7 Stunden hinsetzt und sich so ein Skript ausdenkt, dann wollen wir ihn dann nicht im Regen hängen lassen. Insofern ist für die Urlaubsausgabe einiges, Urlaubsausgabe Teil 1, muss man sagen. Nächste Woche ist der Chris ja im Urlaub. Mal gucken, wie dann die Akustik ist. Jedenfalls ist für diese Urlaubsausgabe Teil 1 jetzt alles soweit hergerichtet. Ich hoffe, dass wir es einigermaßen hinbekommen und heiße bei schwacher Internetverbindung herzlich willkommen aus München. Er ist noch zu Hause, den Christian, unseren Chris. Ja, wunderschönen guten Tag. Ich entschuldige, wenn ich vielleicht mit Verspätung antworte, weil ich dich tatsächlich abgehakt höre, aber ich habe ungefähr mitbekommen, was vonstatten gegangen ist. Ja, ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub und die Leute kriegen ein bisschen was mit. Macht immer wieder sehr Spaß. Und ja, wir haben 2 Shows hinter uns, die für sich sehr interessant waren. Ich habe sogar tatsächlich bei AEW reingesehen, nicht alles. Ich glaube, ich habe das Damen-Match gesehen zwischen Mercedes Moné und Toni Storm, Main Event. Ich habe auch das Tag-Team-Match gesehen und noch ein Match habe ich noch gesehen. Welches war das? Das vor dem Main Event. Ich habe keine Ahnung, welches das war, aber muss sagen, ganz ordentlich. Und ich bin gespannt, was für eine Analyse rauskommt, vor allem bei Saturday Night's Main Event und Evolution. Ich persönlich kann vorwegnehmen, ich fand Evolution eine wirklich angenehm zu schauende Show und hat ja offenbar auch im Main Event ordentlich abgeliefert, wo sicherlich wohl Meltzer sternemäßig großzügig sein wird und das auch zu Recht. Aber da werden wir sicherlich drüber sprechen und da freue ich mich drauf. Und am Ende, ja, schauen wir mal, ob wir das hinbekommen mit dem Internet, weil ich echt teilweise nur kleine Bruchstücke bekomme und den Rest muss ich mir zusammenmalen. Ja, also das ist bei mir tatsächlich etwas besser, mein lieber Chris. Ich höre dich zwar auch ein bisschen abgehackt, aber die Sätze kann ich bei dir sehr, sehr gut noch nachvollziehen. Wir werden das am Ende, wenn alles glatt geht, bei der Aufnahme so hinbekommen, dass ihr das gar nicht mitbekommen werdet, weil ich meine Spur einfach zur Technik schicke und dann legt unser Technik-Thorsten die Spur von Chris über die Spur von mir und dann sollte alles glatt gehen. Hoffen wir also, dass Chris zumindest ein bisschen mitbekommt von dem, was ich erzähle, dass er darauf entsprechend reagieren kann. Womit wir auf jeden Fall anfangen, ist die Saturday Night's Main Event Show, also der erste Teil des WWE-Doppelfeatures. Wenn wir NXT dazu nehmen, sogar ein Triple Feature, alles sozusagen gegen AEW. Wenn AEW dann auf den Mittag geht mit seiner Show, kein Problem, dann setzen wir einfach NXT dahin, um da auch noch so ein Konterprogramm zu haben. Kann man drüber nachdenken. Ich weiß nicht, Ricochet hat, glaube ich, vom Bitch-Move gesprochen. Ich glaube, so war die Formulierung. Ich weiß es nicht ganz genau. Darüber werden wir uns in aller Ruhe nochmal, denke ich mal, auseinandersetzen. Das wollen wir uns jetzt nicht für den Urlaub rausholen. Das muss man nochmal sacken lassen, weil das, finde ich, eine Grundsatzdiskussion sein könnte. Ist das von WWE klug? Ist das von WWE nicht so klug? Ist das von WWE technisch und businessmäßig einfach notwendig? Oder ist das einfach nur ein Seitenstich, Nadelstich, der eigentlich unnötig ist? Das ist heute nicht unser Thema. Heute wollen wir uns die Shows als solche mal anschauen. Und wir fangen, wie ich sagte, mit WWE Saturday Night's Main Event an. 40. Ausgabe. Die Halle war ziemlich voll. Ich sehe gerade, 12.500 wurden hier bei uns im Bericht angegeben. Und es war an und für sich wirklich nicht so doll, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich fand es über weite Strecken sogar, wie befürchtet, mau. Wirklich mau. Mit einem kleinen, wie ich finde, ja, kann man es positiv sagen? Ich sag einfach mal, es war wohl eher positiv, nämlich die Tatsache, in welcher Verfassung sich Goldberg präsentiert hat und was er mit Gunther dann doch für ein Match rausholen konnte aus seinem 58-jährigen Körper. Also körperlich war er fit. Das Match war, fand ich auch echt, das war ein Wrestling-Match und es war nicht mal das schlechteste, wie ich finde. Vielleicht sogar eins der besseren Goldberg-Matches, vielleicht sogar der besten, seit 2016 wieder bei WWE unter Vertrag steht. Was jetzt nicht heißt, dass es wirklich toll war, aber es war im Rahmen dessen, was man von Goldberg erwarten durfte, durchaus beachtenswert, zumal er über 15 Minuten ja auch gegangen ist mit Gunther. Und die Match-Story fand ich wirklich gar nicht schlecht. Also das war für mich so ein kleines positives Highlight. Der Rest war irgendwie so runter erzählt, bis ja das andeutend, was WWE ist. Ich nehme mal das erste Match. Das erste Match, Randy Orton gegen Drew McIntyre, beide begleitet von ihren jeweiligen Buddies, die sie jetzt neuerdings sind. Jerry Roll bei Randy und bei Drew war es der, oh, jetzt habe ich hier mein Viren-Update, war es der gute Logan Paul. Das Match selbst, muss man gar nicht viel zu sagen, waren keine 8,5 Minuten. Am Ende hat Randy Orton das Ding gegen Drew gewonnen. Kann man storyline-mäßig was davon halten, wie man will. Interessant ist eigentlich eher, was dann nach dem Match mal wieder passiert ist. Da gab es dann wieder die typische Heel-Aktion. Logan Paul greift den siegreichen Randy Orton an. Jerry Roll macht dann den Save, aber Drew kommt mit dem Claymore zurück und so weiter und so fort. Also das war so das typische, wir hangeln uns zur nächsten Storyline-Station hin und die kam ja auch bei einem, man muss es wohl sagen, medienwirksamen Auftritt bei Jimmy Kimmel, wo Randy großartig aussah, fand ich. Und ja, Drew war super, da haben sich Drew und Randy dann aus dem Studio geprügelt in den Fahrstuhl, sah zumindest so aus wie ein Fahrstuhl, wo sie dann nachher gelandet sind. Und dann kam Logan Paul und hat erstmal Jerry Roll eine Ohrfeige gegeben und der hat dann medienwirksam durch das Kommentatorenpult ein, ich glaube es war ein Chokeslam oder Yuri Nagi, ich kriege die mal nicht so ganz einfach auseinandergehalten, war glaube ich ein Chokeslam. Und ja, mein lieber Chris, wenn wir bei diesem ersten Match mal bleiben und das in Relation setzen zu dem, was wir bei WWE die letzten Monate, ja Wochen bis Monate erörtert haben, das Ding wird immer größer, was WWE macht, die Medienaufmerksamkeit auch immer größer, die Storylines dadurch jetzt nicht spannender, aber eins kann man WWE hier, glaube ich, nicht vorhalten, dass sie kleckern, sondern sie klotzen, was die mediale Aufmerksamkeit anbetrifft. Und ich glaube, wenn man das so weitermacht, wird man hier zum SummerSlam richtig Mainstream. Aufmerksamkeit generieren für ein Match, das ansonsten bookingmäßig kaum belangloser daherkommen könnte. Aber sie gehen hier wirklich die ganzen 9 Yards, um da mainstreammäßig richtig ins Spotlight zu kommen. Ist das das, was wir von WWE auf Netflix weiter erwarten dürfen? Maues Storytelling, groß aufgebauscht? Oder ist das am Ende sogar richtig großartiges Storytelling, mein lieber Chris? Ich persönlich hätte schon sofort gesagt, ja, nee, wir bewegen uns in eine Ära, wo Schauspieler gegen Schauspieler im Main Event von WrestleMania sein wird. Ich glaube, Kenny Omega hat ja sowas irgendwie in einem Podcast oder in einem Stream von sich selbst geäußert. Und WWE nähert sich dem Ganzen an. Also Logan Paul ist ja schon ziemlich etabliert. Wir haben Travis Scott schon gehabt in einer sehr großen Rolle. Der hat sich jetzt auch irgendwie nicht mehr lange zeigen lassen. Stephen Amell, glaube ich, war da schon drin und die ganzen Raw GM-Hosts, aber da gehe ich schon viel zu weit zurück. Ich denke, das hier ist eine ganz neue Ära. Bad Bunny natürlich darf hier nicht vergessen werden. Bad Bunny gegen Logan Paul, das glaube ich, werden wir sicherlich mal in Zukunft bekommen. Ob das der Main Event sein wird? Naja, bei mittlerweile 2 SummerSlam-Nächten und 2 WrestleMania-Nächten kann ich mir das gut vorstellen. Ich denke, lang, kurz oder lang wird der Rumble auch 2 Nächte sein. Einfach, weil WWE, glaube ich, in dieser Hinsicht sehr stolz sein kann und sicher sein kann, dass man noch Tickets für beide Nächte verkaufen wird. Was ich davon halte, ich bin kein großer Fan davon. Einfach, weil es für mich irgendwie ein Störfaktor ist, wenn jemand da reinkommt und so anderen auch den Spot nimmt. Also das ist vielleicht auch ein Argument, das gehört hier nicht so rein, weil am Ende sind die auf der Karte die meisten Tickets verkaufen und in dem Fall werden es ziemlich sicher Jelly Roll sein und Logan Paul. Ich habe keine Ahnung, wer Jelly Roll war, bevor WWE ihn für mich quasi introduced hat. Offenbar ein großer Name und was man ihm auch lassen kann, genauso wie Logan Paul und Bad Bunny und wie sie alle hießen. Ich glaube doch schon, dass das die Art von Stars sind, die sich dann auch wirklich bemühen, dass da was rauskommt. Ja. Und wir hatten schon ganz andere von A-Promis, B-Promis, C-Promis, grundsätzlich egal, die da reingekommen sind und nicht wirklich eine Ahnung hatten, worum es hier geht. Das hier, glaube ich, sind wirklich Fans und sie haben auch wahrscheinlich den Wunsch gehabt. Für Jelly Roll, man hat ja auch schon gesehen, unglaublich viel schon abgenommen, ist auch brav im Performance Center und er bekommt grundsätzlich einen Traum erfüllt. Das ist alles schön und gut und WWE wird dadurch ordentlich profitieren. Auch wenn ich den Typen nicht kenne, ich kann mal davon ausgehen, dass das ein großer Name ist in den Vereinigten Staaten, denn ich denke mal, Jimmy Kimmel wird seine Show nicht aufopfern für so einen Spot, wenn es nicht ein großer Star wäre. Ich persönlich glaube, dieses Match ist von der Qualität her eine Katastrophe. Wir haben zwar da schon gutes In-Ring-Talent, also Randy Orton, Drew McIntyre. Das ist ein Match, das hatten wir. Das war auch ganz okay, 8,5 Minuten. Man hat es einfach abgespult. Ja, ich glaube, wir sprechen ja absichtlich nicht so viel über dieses Match, weil es einfach da war. Ich glaube, jeder Satz, jedes Wort, das man zu diesem Match sagen kann, ist in den vergangenen 200 Episoden, die wir gemeinsam machen, schon so gefallen. Es gibt hier nichts Neues zu sagen. Deswegen entschuldige ich, wenn wir nicht so viel auf das Match selbst eingehen. Das Drumherum finde ich ja grundsätzlich sehr spannend. Dann hast du Logan Paul, großartig im Ring. Kann man nichts sagen, wird auch sehr viel Medientrubel mitnehmen. Und Jelly Roll bemüht sich, ne? Das wird halt kein Hochklassiker, aber da müssen wahrscheinlich wir einfach durch und WWE wird damit einen Kassenschlager haben. Ja, das ist, es ist, wie es ist. Ich persönlich, wie gesagt, bin kein Fan davon, aber wenn man drumherum schaut, um diesen Kreis, dann ist das einfach etwas, was WWE machen will und wird und irgendwo auch muss. Also, denke ich mal, machen sie dahingehend schon alles richtig. Es ist groß, es sind große Namen und es wird sicherlich auch dafür sorgen, dass Leute Tickets kaufen, um das Match zu sehen. Ich persönlich wäre keiner davon. Nichts an diesem Match interessiert mich. Jelly Roll, es freut mich für ihn und seine Transformation, das ist wirklich toll. Aber ein AJ Styles wird er jetzt nicht werden, ja. Und deswegen, ich bin da einfach raus. Mich interessiert es. Es kann auch irgendwie Brad Pitt da jetzt auftauchen. Es interessiert mich irgendwie nicht. Ich bin da einfach gewillt, mir das anzuschauen, weil es gutes Wrestling auch in der WWE gibt. Und da ist dann eben mein erster Satz, den ich selbst anfechten muss. WWE hat gutes Wrestling. All Elite Wrestling hatte das bessere Wrestling, aber meine Güte, bei Evolution hat echt tolles Wrestling stattgefunden, vor allem im Main Event, dazu kommen wir noch. Und deswegen weiß ich nicht genau, wie ich deine Frage beantworten soll. Ich denke, bei WWE wird es beides geben, aber man hat da definitiv mehr Rampenlichter und mehr Aufmerksamkeit dem gesetzt, was, glaube ich, ja, ihnen einfach mehr Geld bringt. Und das sind Promis. Und in dem Fall ist es Jelly Roll und im nächsten Jahr wird es jemand anderes sein und das Ganze wird sich sicherlich so weit ziehen, dass Kenny Omega recht haben wird, dass wir bei WrestleMania Tag 1 Main Event wohl bald mal zwei Promis haben werden und nicht zwei Superstars der WWE. Vielen Dank. Also du hast die Frage für mich sehr, sehr gut beantwortet, sogar überbeantwortet fast. Dazu bin ich natürlich wieder... nicht herausgefordert, aber ich fühle mich dann tatsächlich immer, das finde ich mal so großartig, dann nochmal zum Nachdenken animiert. Und ein, zwei Sachen kann man immer sehr schön zu den Aspekten ausführen, die du gesagt hast. Zum einen, finde ich, liegst du genauso richtig wie falsch. Das ist ein wichtiger Punkt, bei dem WWE gerade ist. Zumal du auch noch Brad Pitt angesagt hast. Das fand ich ganz cool. Du hast gesagt, Jelly Roll wird in Amerika wohl ein großer Star sein. Und das ist genauso richtig wie falsch. Denn Jelly Roll ist, was der da macht. Er firmiert so als Rap, Hip-Hop. Das ist irgendwie nicht so richtig. Also er geht so ein bisschen auch da so eher so in die Country-Ecke rein. Aber irgendwo so dazwischen ist er. Und er hat immerhin drei Alben, die vergoldet worden sind. Muss man sich da auch nicht irgendwie total überechauffieren. Ein goldenes Album in Amerika ist immer noch klasse. Das heißt, du musst 500.000 Exemplare verschippt haben an allen. Also die müssen nicht verkauft worden sein, sondern, so wie ich das damals verstanden habe, nur an die, also nur in Anführungszeichen, nur an die Record-Stores verschippt worden sein und die Soundscan-Units und dann wieder ein paar andere. Aber immerhin, es wurden 500.000 Alben von drei verschiedenen Alben verkauft, an die Händler geschickt. Und das ist in der heutigen Zeit, das ist eine Ansage, muss man sagen, wo kaum noch jemand mehr Alben kauft, ist ein goldenes Album deutlich mehr wert als damals. Sein neuestes Album von 2024 ist sein erstes Nummer-1-Album. Also der Typ ist in Amerika, jetzt, also ein Star ist er, im Musikbereich auch ein ziemlich großer. Wir sind wohl nicht auf Bad Bunny-Niveau, noch lange nicht. Ich gucke mal gleich mal Bad Bunnys Discography an, wo ich gerade dabei bin. Ich mache es jetzt mal ganz kurz. Aber Bad Bunny ist, glaube ich, in einer ganz anderen Liga, was Verkaufszahlen angeht. Oh Gott, ja, in einer ganz, ganz anderen Liga spielt Bad Bunny. Der hat diverse Platin-Alben schon, also das ist ein anderer Schlag. So, und du hast den, also deswegen ist das für Mainstream-Aufmerksamkeit natürlich ein Riesenfaktor. Jetzt hast du, ich finde es großartig, dass du Brad Pitt ins Spiel gebracht hast. Hast du eigentlich den Film schon gesehen, Chris? Formel 1, F1? Okay. Nicht, aber ich werde mich drüber trauen. Das habe ich mir selbst versprochen, weil ich habe tatsächlich jetzt von vielen gehört, dass er sogar sehr gut ist. Okay, da widerspreche ich. Er ist sicherlich nicht sehr gut. Also da bin ich, also meiner Meinung nach ist er nicht sehr gut. Er ist ein sehr, sehr guter Werbefilm mit sehr guten Stuntaktionen. Aber Chris, gerade du als Formel-1-Experte wirst da sehen, dass da nicht alles realistisch ist und vor allen Dingen diverse Fahrertaktiken glorifiziert werden, für die du eigentlich lebenslang gesperrt wirst. Also so viel schon mal dazu. Aber er ist süß gemacht, das denke ich schon. So, und ich sag dir noch was. Brad Pitt, da sollte ich mich sehr wundern, wenn wir den mal bei WWE sehen werden, egal in welcher Rolle. Gott, hoffentlich war er noch nicht da, sonst würde er mich jetzt gerade lächerlich machen, ich weiß es gar nicht. Aber dafür, weiß ich auch Bad Bunny, weiß ich gar nicht, ob wir den noch mal bei WWE sehen würden. Die Rolling Stones kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, dass man die da mal sieht. Oder weiß ich, Ed Sheeran müsste man auch mal abwarten. Aber ich glaube, WWE hat immer noch so ein bisschen so diese Schmuddelecke, was den Entertainment-Faktor angeht. So wie Wrestling generell so ein bisschen diese Schmuddelecke, diesen Schmuddelcharakter ansetzt. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und ich glaube, WWE versucht, das hat Vince ja auch damals schon ewig versucht, aus dieser Schmuddelecke rauszukommen und seriös zu wirken. Und ich glaube, wenn WWE könnte, würden sie sich sofort mit Brad Pitt irgendwie schmücken. Der ist ja auch mit 61 immer noch in glänzender Verfassung. Und deswegen glaube ich, dass WWE immer noch nicht aus diesem Schmuddelkram komplett rausgetreten ist. Es reicht für Leute wie Jerry Roll, die nur wirklich weg, das sind keine C-Promis, auch keine B-Promis, das sind schon ein Stück weit an der Schwelle zu A-Promis vielleicht. Na, wo doch Jerry Roll eher noch B-Promi, was die Mainstream-Szene angeht. Aber das ist schon, das ist mehr als nur Schmuddelkram. Ob das wirklich dann von Erfolg gekrönt sein wird und ob WWE wirklich dann in die ernstzunehmende Unterhaltungsbranche aufsteigt, das muss man mal sehen. Klar, sie sind reich, sie machen viel Geld, sie sind kapitalistisch umsatzorientiert und da sind sie auch ganz weit vorne. Sie fahren bei jeder Konkurrenz immer noch auf Kollisionskurs und das ist ja alles okay. Aber ob sie da irgendwann aus diesem Faktor rauskommen und ins Seriöse treten, weiß ich nicht. Mit solchen Leuten wie Jerry Roll, Bad Bunny versuchen sie es ja. Unser anderer amerikanischer Schlagersänger hat dann wohl irgendwie auch nicht so viel Bock mehr drauf gehabt und hat ihn lange nicht gesehen. Also der gute Herr Scott hat dann ja auch Besseres wohl zu tun gehabt, was auch eine Menge aussagen könnte, nicht muss, aber könnte. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das da, was dieses Image und Geschichtendings und Mainstream-Aufmerksamkeit angeht, wie es da weitergeht. Abschließende Frage zu dem Bereich, Chris. Du hast schon gesagt, Kenny Omega sagte vielleicht ja irgendwann mal Main Event bei Mania. Glaubst du, dass unser Tag Team Match Tag 1 vielleicht headline könnte? Also bei SummerSlam jetzt, ne? Das ist eine gute Frage. Wir haben auf jeden Fall Tag 2 ja schon gefestigt, gehe ich mal davon aus, mit Cody Rhodes gegen John Cena. Ja. Und es ist schwierig. Für mich ist es definitiv kein Main Event, das möchte ich mal vorwegnehmen. Ich muss auch sagen, zwei Dinge, die ich noch sagen wollte. Randy Orton in dieser Konstellation gefällt mir überhaupt nicht. Ich hasse diese Babyface-Geschichte, wo er so getan hat, es würde ihm leid tun, dass Jelly Roll den Claymore Kick abbekommen hat. Und auch die Schmuddelecke-Wrestling-Geschichte, da wollte ich eigentlich auch dazwischen grätschen. Ich persönlich glaube, dass WWE da aber schon einen großen Schritt rausgemacht hat. Irgendwie glaube ich, dass man da schon sehr aus dem Treibsand sich befreien konnte, wenn ich jetzt so nachdenke. Und zurückdenken an das Raue der Attitude-Ära und jetzt irgendwie an dieses Spektakel, habe ich irgendwie persönlich das Gefühl, dass das schon einen großen Schritt gemacht hat. Aber ich gebe dir recht, dass da noch ein, ich glaube, da ist noch ein langer Weg vor sich. Aber ich denke, sie wollen das. Das ist langfristige Ziel, dass WWE und Wrestling einfach ein Spektakel ist, wo jeder willkommen ist und es, keine Ahnung, familienfreundliches Fernsehen ist. Um zurückzukommen auf die Frage, ich persönlich würde eher hoffen, dass man einen anderen Main Event bietet, vor allem nach Evolution haben ja die Frauen gezeigt, dass sie absolut fähig sind zu einem großartigen Main Event. Ist halt die Frage, ob WWE danach auf der Suche ist. Ich kann es mir vorstellen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das hier wird noch nicht reichen. Es müsste ein bisschen kräftiger sein. Also da bräuchte man schon irgendwie so einen John Cena, um einen Main Event zu verkaufen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn John Cena und Travis Scott auf Cody Rhodes und XYZ treffen würde, das wäre definitiv der Main Event. Ich glaube, dass wir hier einfach zu wenig haben. Ohne jetzt respektlos zu sein gegenüber McIntyre und Orton und Co. Deswegen glaube ich, es wird nicht der Main Event sein. Wäre gleichzeitig aber nicht überrascht. Für mich ist es aber weit weg von einem Main Event. Weit, weit weg sogar. Da bin ich bei dir. Also für mich ist es auch weit weg, aber ich gucke gerade, was es sonst sein könnte. Also Jade Cargill gegen Tiffany glaube ich nicht. vielleicht die Mädels. Io gegen Rhea, gegen Naomi, möglicherweise. Oder Punk gegen Gunther. Vielleicht. Oh ja, Punk gegen Gunther, ja. Aber Punk gegen Gunther ist eigentlich das Einzige. Punk gegen Gunther wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Man muss auch gucken, was mit Roman ist. Ne? Roman ist jetzt ja auch wieder da. Gegen wen man Roman vielleicht stellt. Vielleicht packt man Roman auch in Triple Threat Match rein. Sehe ich nicht. Das drehen wir gleich drüber, was wir mit Roman machen können. Also ich will's. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt der Main Event wird. Unser Tag Team Match. Aber ich will's auch echt nicht ausschließen. Weil man hat dafür medial schon ordentlich aufgefahren jetzt. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Wir haben ja noch ein paar andere Aspekte zu besprechen. So, zurück zu der Saturday Night's Main Event Show. Solo Sikoa gewinnt gegen Jimmy Uso nach einem Roll-Up. Danach gab es dann wieder Beatdown und Jacob Fatu rettet Jimmy Uso. Soweit so normal. Da ist nicht viel Spannendes passiert. LA Knight, interessant tatsächlich, hat gegen Rollins gewonnen. Und zwar via Pill und sogar clean. Interessant jetzt, Rollins hat sich ja jetzt wohl verletzt. So die Storyline. Man macht sehr viel, um hier Rollins Verletzung legit aussehen zu lassen. Und vielleicht ist sie es sogar. Man hört auch widersprüchliche Aussagen. Hunter hat in der Pressekonferenz sich ja auch entsprechend geäußert. Deswegen die große Frage, ist es ein Work oder ist es kein Work? Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, es wird einer sein. Und da frage ich gleich mal Chris, glaubst du auch, dass es einer ist? Oder gibt es neue Infos, die ich im Urlaub noch gar nicht mitgekriegt habe? Die Situation um Rollins ist... Ich glaube, ich war bei uns beiden natürlich sehr, sehr interessant. Also erstens, ich möchte mal vorwegnehmen, ich wünsche niemandem eine Verletzung. Das möchte ich definitiv mal vorwegnehmen. Es deutet viel auf einen Work hin, weil es doch sehr lange dauert, wo man eine Diagnose bekommt. Also es ist ja meistens immer sehr, sehr schnell, dass man weiß, worum es geht. Und hier bemüht man sich, das irgendwie hinauszuzögern. Auch Rollins hat gesagt, ja, es ist noch zu sehr angeschwollen, um eine Diagnose zu machen. Ich kenne mich da leider nicht so aus, ob sowas medizinisch so korrekt ist. Ich kann es mir vorstellen. Von der Situation her bei Saturday Night's Main Event ist es für mich irgendwie so die klassische Work-Situation. Ich habe eigentlich nur die ganze Zeit darauf gewartet, dass er dann mit einem heeligen Move gewinnt. Ich persönlich habe immer gefordert, dass man den Money in the Bank Koffer irgendwie mehr mit mehr Interesse bei dem Storyline-mäßigen Cash-Ins benutzt. Und das wäre schon mal etwas, wo ich sagen würde, okay, Hut ab, Chapeau, man geht da die Extrameile. Also die ganzen Dirt-Sheets sagen ja auch immer, okay, es scheint legit zu sein, er ist in Crutches zu sehen, also in Krücken. Und selbst im Interview sagte er, ja, ist noch angeschwollen, sieht nicht gut aus. Triple H, der bei der Pressekonferenz, die ja auch immer eher storymäßig ist, Storyline, hat auch gesagt, sieht nicht so gut aus. Aber wir haben keine Diagnose und man benutzt die ganze Sache noch sehr intensiv in einer Story. Also LA Knight hat bei Raw drüber gesprochen, Paul Heyman hat drüber gesprochen und hat die ganze Zeit betont, also hier, es ist hier nicht so schlimm. Er hat ja bis nächstes Jahr Zeit, diesen Koffer einzulösen. Das finde ich aber ganz cool, wenn das ein Work ist, weil man hier endlich mal was Neues macht. Also man hat jetzt bei den Ringrichtern das berühmte X nicht gesehen. Gleichzeitig muss ich sagen, das habe ich schon länger nicht gesehen. Es kann sein, dass WWE mit diesem X-Zeichen irgendwie aufgehört hat. Was auch interessant ist, dass man ihn halt rauslässt. Also er war bei Raw nicht da. Und dass man irgendwie so mit uns spielt. Und wenn man zusammenarbeitet mit den Dirt Sheets oder ich weiß nicht, wie das funktioniert, irgendjemand gibt da wohl einen Detailspreis, ja, einen Maulwurf, wäre das natürlich eine ziemlich klasse Aktion und würde irgendwo auch Sinn machen in der Triple H-Ära tatsächlich. Ich wäre damit sehr zufrieden. Es wäre was Neues und es wäre irgendwie so dieser Spiel mit der Realität, den ich ja immer sehr, sehr gern habe. Was auch cool wäre, wenn das Work ist, dass man hier es so gemacht hat, dass Rollins so per Audible gesagt hat, ja, du, schau, ich gebe dir den Sieg, das ist ein großer Sieg für dich. Verpass mir den BFD und pin mich. Das sind so alles Sachen, die eigentlich eine Verletzung, eine reale Verletzung nochmal unterstreichen und beweisen. Wenn man halt eben jetzt ein Work draus gemacht hat, dann muss ich sagen, echt coole Sache. Chapeau. Man spielt dann mit uns und so müsste man den Koffer auch einsetzen. Was natürlich jetzt noch besser wäre, wenn Heyman diesen Koffer noch nicht immer mit sich trägt, wenn man das komplett vergisst, auch nicht über Rollins spricht. Ja, meinetwegen soll er auch ein halbes Jahr fehlen oder ein ganzes Jahr. Soll er das nächstes Jahr irgendwie bei WrestleMania eincashen oder was auch immer, mir egal. Aber das wäre mal endlich was Neues. Werden wir später im Main Event von Evolution sicherlich auch noch drüber sprechen, aber ich persönlich wünsche mir, dass es ein Work ist und gleichzeitig wünsche ich mir, dass Rollins jetzt auch länger nicht zu sehen ist, weil das Stable für mich nicht funktioniert. Bei Raw gab es das Gauntlet-Match, ich weiß gar nicht, ob wir auch drüber sprechen werden, ja stimmt, wir haben ja Gunther noch vor uns, da hat Bron Breakker eine großartige Rolle gespielt und ich kann mir sogar vorstellen, dass sie alleine ohne Rollins und mit Heyman vielleicht besser zurechtkommen. Also gib den Koffer auch weg und lass uns einfach nicht über Rollins sprechen, ja. Falls er sich wirklich verletzt hat, ist das natürlich eine bittere Sache und es scheint wohl auch schlimm zu sein. Ich persönlich glaube, Stand jetzt, dass er sich wirklich verletzt hat. Ich glaube, er hat sich verletzt, weil ich WWE grundsätzlich eine solche im Nachhinein großartige Idee und Umsetzung nicht zutraue. Das ist der einzige Grund, warum ich glaube, dass er sich wirklich verletzt hat. Und wenn, ist es schlimm, tut mir auch leid und hoffentlich kommt er da relativ schnell zurück. Aber wenn es das ist, was man glaubt irgendwie, dann ist es wahrscheinlich ziemlich sicher mal ein halbes Jahr, wo er fehlen wird. Geht sich trotzdem mit dem Koffer aus. Was das für das Stable dann heißen wird oder soll, wird sich zeigen. Einen kurzen Einblick, wie es aussehen könnte, gab es bei Raw. Und um ehrlich zu sein, habe ich da jetzt keinen großen Unterschied gemerkt, wenn Rollins da wäre oder eben nicht. Also glaube ich, dass er verletzt ist. Krass, du glaubst tatsächlich, dass er verletzt ist. Interessant. Ich tendiere immer noch dazu, dass es ein Work ist, aber es ist tatsächlich sehr eng diesmal, da bin ich bei dir. Also, denn du hast auch sehr schön schon dargelegt, wo die Argumente in die eine wie in die andere Richtung vorgebracht werden können. Und schauen wir mal. Gut, Breakker, hast du ja gesagt, wird gerade sehr, sehr stark dargestellt, hat auch unglaublich viel Lob bekommen für sein Mega-Gauntlet-Match. Andererseits hat man mit Breakker ja eh einen Turn noch vor. Es kann sein, dass das auch den Turn einfach vorbereitet, letzten Endes. Und dass dann ein Storyline-mäßig angeschlagener Rollins dann von dem bösen Breakker attackiert wird, der dann entsprechend zum bösen Heel dann turned und Rollins dann wieder Hurra zum Babyface, als ob Chris und ich das jetzt gerade brauchen könnten. Aber das kann man erzählen, ja. Also müssen wir mal abwarten. Wir haben jetzt nichts Neues gehört. Warten aber natürlich weiterhin ab und sind gespannt, ob das hier eine Storyline ist. Dann hat WWE sie sehr, sehr souverän inszeniert. Oder ob man tatsächlich Storyline-Miele zum bösen, echten Lebensspiel macht. Wir werden das verfolgen. Ja, ich habe schon gesagt, Main Event war dann das Match von Goldberg gegen Gunther. Zum Match, Chris. Ich hau's mal kurz raus. Wie fandest du das Match? Ich habe mich ja leider schon ziemlich ausführlich geäußert, deswegen halte ich jetzt mal meinen Mund. Ja, also ich war positiv überrascht tatsächlich. Goldberg war in einer ganz ordentlichen Verfassung und man muss auch zugeben, er hatte einen tollen Gegner mit Gunther. Gunther hat das unglaublich gut gesellt, hat das unglaublich gut inszeniert, das Match. Ich finde, es war hard-hitting. Es war einfach so nochmal die letzten Big Moves von Goldberg. Ich hab mich halt geschreckt ein bisschen beim Jackhammer, der hat auch sehr gut funktioniert. Man hat ein bisschen seinen Sohn auch Aufmerksamkeit gegeben, kann mir vorstellen, dass dieser auch zur WWE kommt, kurz über lang. Ich denke, er ist im Moment im American Football drinnen. Und es war für mich ein sauberer Abschied für Goldberg. Also ich fand das Match auch ganz ordentlich, aber meine Erwartungen waren sehr weit unten. Aber es ist auch richtig, dass es jetzt vorbei ist. Also man merkt es ihm auch an, finde ich, dass da das Knie im Eimer ist, die Schulter im Eimer ist und du kriegst halt nicht immer eine Chance gegen Gunther und die solltest du auch nicht bekommen, ja. Wo ich interessiert zugehört habe, er hat ein Interview schon gegeben, ich bin mir nicht sicher, bei wem, aber da gab es auch schon Anzeichen, dass er nicht so happy war, dass seine Abschiedsrede gekürzt wurde. Also da ist man dann off-air gegangen und dass es halt bei Saturday Night's Main Event war. Habe ich in der Premium mir auch gedacht, so, ist der Name nicht mehr groß genug? Geht sich das nicht aus beim SummerSlam? Offenbar nicht. Und ich kann ihm da schon irgendwie beipflichten, dass andere wohl eine andere Art bekommen hätten. John Cena wird sicherlich, oder ich hoffe mal, also angeblich ist ja Cenas letztes Match in Boston, Massachusetts bei Saturday Night's Main Event. Also stell dir vor, seine Rede wird dann auch gekürzt. Also ich kann mir im Moment auch vorstellen, dass Goldberg recht behalten wird und dass Leute wie John Cena und Randy Orton eine andere Art Verabschiedung bekommen. Aber die Beziehung zwischen Goldberg und WWE war irgendwie schon immer angespannt. Und ich denke, dieser Einsatz von ihm ist so die beste Zusammenfassung, wie diese Beziehung zwischen diesen beiden Parteien läuft. Mir ist es jetzt so grundsätzlich egal. Ich bin irgendwo noch immer so ein Träumer, dass ein Abschiedsmatch ist. Und ich war halt damals zum Beispiel bei WrestleMania 24 noch so der junge Chris und habe das Abschiedsmatch von Ric Flair gegen Shawn Michaels unglaublich gefeiert. Das war hochemotional. Und dann ist er halt bei TNA aufgetaucht, der gute Rick, ja. Mittlerweile ist das halt alles einfach nicht mehr so wertvoll, weil einfach jeder das letzte Match gebrochen hat. Wir werden abwarten müssen, was John Cena macht, ja. Also kann ich nachvollziehen, dass ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, dass es bei SNME war. Aber alles in allem, glaube ich, kann er sehr zufrieden sein, wie das alles gelaufen ist. Denn das war ein sauberes World Championship Match. Und Gunther hat das Match auch souverän gewonnen. Ich bleibe dabei, für mich hätte es einen Squash gebraucht. Und was interessant ist, was du ja immer sagst, da war ich nicht so ganz dabei. Du hast gemeint, dass dieser Tap-Out bei Mania große Schäden haben wird. Und was ich mitbekommen habe, sie haben die You-Tapped-Out-Chance tatsächlich zensiert bei der Übertragung. Das ist ein klarer Fall von, oh je, wir sind da zu weit gegangen und da solltest du eben Recht behalten. Und ja, das wird man so schnell wahrscheinlich auch nicht loswerden bei Gunther. Dennoch freue ich mich jetzt auf ein SummerSlam-Match gegen CM Punk, der dann das Gauntlet-Match bei Raw gewonnen hat. Ja, also du hast wieder viele schöne Aspekte angesprochen, auf die ich kurz nochmal eingehen möchte. Nicht zu weit, weil wir haben noch eine andere Show, die wir besprechen möchten. Aber ja, in der Tat, Gunther hat für mich wirklich sich einen Zacken aus der Krone gebrochen oder brechen müssen durch den Tap-Out. Und dass WWE da zunehmend und mittlerweile auch nach allem, was man hört, sogar belastbar und beweisbar mit dem, ich will jetzt nicht dieses schlimme Wort da verwenden, zum Mittel der Zensur greift, aber ein Stück weit ist es das ja auch, wenn man Sachen rausschneidet, wenn man Sachen, keine Ahnung, F.U. oder Holy Sh und solche Geschichten, das machen die jetzt ja wirklich, um PG und cool zu werden. Das ist schwierig und sie streuen auch, das habe ich ja immer so schon überlegt, ob das so sein kann, es fühlte sich so an. Da wird auch, bin ich mir relativ sicher, mittlerweile bei Zuschauerreaktion beim Entrance manipuliert. Da wird auch bei Jubel nach dem Three-Count wird Jubel eingespielt werden mittlerweile. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil auch bei bestimmten, beim Naomi Cash-In zum Beispiel, das habe ich mir mal angeguckt. Als Naomis Theme bei Evolution eingespielt wurde, gab es einen riesen Pop, als sie dann an den Ring kam. Gut, die Stimmung war auch sehr aufgeladen, die Fans waren im Match drin, es war ja ein großartiges Match. Aber ich habe mir wirklich nur mal die Zuschauer angeguckt. Und zwar die vorne stehen, da wo die Diehards sind, da wo richtig Alarm ist. Da habe ich kaum Reaktion bei den Gesichtern oder bei körperlicher Hinsicht gesehen. Ein paar haben dann gejubelt und so, jetzt passiert was. Aber der Rest hat das so, wie ich es mitbekomme, es war auch nur ein kurzer Ausschnitt, muss auch gleich relativiert werden. Die haben das zur Kenntnis genommen. Da war kein großer Hype. Und deswegen, es gibt ganz, ganz viele Beispiele, die man hier noch nennen könnte. Aber ich glaube, ist auch, glaube ich, jetzt kein großes Geheimnis. Ich bin mir relativ sicher, dass WWE da faked bei den Zuschauerreaktionen. Und das ist auch ein Riesenproblem, tatsächlich. Immer dann, wenn du irgendwo bei Reaktion nachhelfen willst, nimmst du es mit der Wahrheit nicht mehr so genau und stellst Reaktionen dar, die es so nicht gab. Und das ist immer ein gewisses Problem oder kann zu einem gewissen Problem werden. Und die Fans haben, und dann, wie gesagt, wir reden von den gut erzogenen WWE-Fans, die haben den Tap-Out teilweise nicht vergessen. Das heißt, andere werden ihn erst recht nicht vergessen haben. Also Chris und ich haben ihn eben auch nicht vergessen. Und ja, das sei hier nur mal kurz so als kleine Randnotiz noch eingebracht. Und das andere, worauf ich noch drauf eingehen wollte, Chris, also Goldberg hat ja bereits eine Fortsetzung der Karriere angedroht. Ja, er hat ja gesagt, er habe jetzt seine Leidenschaft wiedergefunden für diesen Sport. Mal gucken, ob er sich bei AEW anbiedert oder ob er da jetzt irgendwie noch ein zweites Match bekommt und so weiter und so fort. Er war ja auch not amused, wie du richtig gesagt hast, dass seine Abschiedsrede da weggecuttet wurde. Die Reaktion von WWE darauf war gelinde gesagt verhalten erbärmlich. Ja, Zeitprobleme und war keine Absicht und so, haha, blöder Goldberg, sei mal ruhig. So klang das so zwischen den Zeilen. Also, mal sehen, ob Goldberg da noch weitermachen möchte, ob er noch einen Jackhammer in sich hat, wie er so schön sagt, und vor allen Dingen, wo er das tun wird. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Die Bühne, haben Chris und ich ja vorher schon gesagt, war jetzt nicht die wichtigste. Goldberg selbst hat es auch gesagt. Es war nicht mal ein Pay-Per-View, fiel Goldberg dann auch mal auf später. Und ja, in der Tat war jetzt nicht, sag ich mal, die A-Show, die ihn da retired hat, wenn sie es denn so hat. Goldberg selbst war auf jeden Fall not amused über die Umstände. Und damit haben wir in Bezug auf Saturday Night's Main Event, glaube ich, alles, wenn nicht sogar viel zu viel, schon gesagt, um dann zur wrestlerisch deutlich stärkeren Show rüber zu wechseln, nämlich zu Evolution Teil 2. Chris und ich haben schon gesagt, die erste Show war wirklich gut. Ich glaube, man kann das auch sagen, die zweite war es auch. Insbesondere hat sich dieser Sandwich-Charakter hier sehr bezahlt gemacht. Sandwich-Charakter meine ich, mit einem großen, starken Match hat man die Show eröffnet und mit einem großen, starken Match hat man die Show dann auch beendet. Ich würde gerne auf diese beiden großen, starken Matches den Fokus legen und die anderen entsprechend ja nebenbei behandeln. Wobei wir gerade beim ersten Match gar nicht so viel sagen müssen. Denn das erste Match, Intercontinental Championship, Becky Lynch gegen Lyra Valkyria, gegen Bayley, Triple Threat Match um die IC Championship der Damen. Chris und ich haben gesagt, wir erwarten eigentlich oder wir hoffen, dass das hier eine richtig gute Kiste wird. 4 Sterne haben wir beide eigentlich so als Minimalvoraussetzung erhofft. Und jetzt, wo das Match fertig ist, 16,5 Minuten hat es gedauert. Chris, ich glaube, man kann sagen, wir haben es jetzt nicht abgesprochen. Ich sage jetzt mal ganz frech meine Prognose. Ich glaube, man könnte vielleicht sagen, Konjunktiv ist immer besser, wir haben das bekommen, was wir erhofft und erwartet hatten. Die Mädels haben überhaupt nicht enttäuscht. Und ich bin hier sternmäßig in der Tat bei 4,25 Stern. Das war genau der Opener, den ich wollte. Leidenschaft war drin. Sie sind in die Zone gegangen. Alle haben alles gegeben. Die Crowd wollte. Die war auch mit dabei. Das war genau das, was wir erhofft haben. Oder habe ich da was falsch gesehen? Für mich ist eine Punktlandung bei 4. Ich war sehr happy mit dem Match. Und ich denke mal, das, was ich bei der ganzen Show irgendwie gespürt habe, ist, habe ich in der Preview auch schon angedeutet, es war da, glaube ich, eine große Motivation, um hier was zu beweisen. Vor allem Triple H was zu beweisen, dass man sich mehr Main Events wünscht bei Pay-Per-Views und bei Main Events bei Raw, SmackDown, und das habe ich definitiv gespürt. Tatsächlich haben wir hier auch nicht viel mehr zu sagen. Also das war schon eine saubere Sache. Ich hätte mir sogar gewünscht, dass wir da ein Rematch bekommen in dieser Konstellation. Beim SummerSlam kriegen wir jetzt ein bisschen abgespeckt. Bei Raw hat Lyra gegen Bayley in einem Two Out of Three Falls Match gewonnen, auch eine Empfehlung von mir. Also wer noch mehr gutes Frauenwrestling sehen möchte, die haben bei Raw erneut abgeliefert. Und ich muss auch tatsächlich sagen, diese letzten beiden Matches von Bayley, meine Güte, das waren wirklich tolle Auftritte von ihr. Also ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich ein Bayley-Match wirklich, wirklich gut empfunden habe. Vielleicht in ihr bei ihrer Damage-Control-Zeit im Wargames-Match. Alles dazwischen, so ihre komplette Regentschaft, vielleicht bis auf ein, zwei Ausnahmen, war für mich wirklich nicht Bayley-like. Und hier hat sie irgendwie, glaube ich, wieder so die Leidenschaft gefunden, einfach weil sie natürlich auch gute Gegnerinnen hatte. Lyra bekommt für mich auch ein bisschen Farbe tatsächlich durch diese Fäden. Wird jetzt gegen Becky Lynch nochmal treffen beim SummerSlam und ich denke mal, sie wird sich da auch den Titel zurückholen und dann muss sie eben alleine zurechtkommen und das ist halt die Austin Fury Gefahr, von der John Cena gesprochen hat. Was machst du denn dann ohne mich? Ja, auch ganz cool, das möchte ich auch unterstreichen und dann können wir auch direkt weitergehen. Das Cover von Becky sah absurd cool aus. Also ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Sie sprang irgendwie Rücken an Rücken an Bayley und hat sie dann eingerollt. Oder war es Lyra? Ich glaube, es war Bayley. Und das Match gewonnen. Also das sah unglaublich sauber aus. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ein großartiger Auftakt und für mich eine Punktlandung mit 4 Sternen. Ja, also ich bin auch eher 4 als 4¼, aber war richtig, richtig gut. Ich würde aber auch bei 4¼ echt nicht streiten. Das war schon Bombe. Und so ein bisschen Popcorn-Kino wurde es nachher tatsächlich auch. Popcorn-Wrestling, pardon. War also genau das, wirklich, also genau das, was wir uns erhofft haben. Dann NXT Women's Championship blieb ein bisschen hinter meinen Erwartungen tatsächlich zurück, auch weil Jordynne Grace und JC Jane hier so ein bisschen einem Storytelling-Match und dem Sinn und Zweck eines solchen Matches wohl Platz machen mussten. Man geht hier relativ schnell, relativ hoch raus mit Blake Monroe, die wir ja schon bei AEW sehr, sehr gefeiert haben und die jetzt hier noch einen sehr prominenten Spot bekommen hat. Und JC Jane sozusagen die Regentschaft weiter ermöglicht hat, also das fortzusetzen. Das war insofern interessant, weil sie zuerst noch die Fatal Influence Mädels angegriffen hat und gleichwohl Storyline-mäßig, wie soll ich sagen, etwas mau. Das war jetzt irgendwie so 0815 mäßig, so uns fällt nichts ein. Wir müssen jetzt mal Blake Monroe inszenieren und machen mal so einen Standard-Dussel-Heel-Turn. Und die gute Jordynne Grace muss jetzt die Zeche zahlen. Ja, mal gucken. Aber eins wurde, glaube ich, deutlich, Chris. Also Blake Monroe, die wird, glaube ich, marschieren. Ja, also ich persönlich bin auch etwas enttäuscht zurückgelassen worden mit dem NXT Women's Championship Match, aber ich habe irgendwie schon mir sowas gedacht. Also ich möchte ungern irgendwie respektlos sein gegenüber Worker irgendwie, aber Jessie Jane in einem solchen Roster von NXT ist das für mich irgendwie nicht die richtige Wahl als NXT Women's Champion. Keine Ahnung, die wird hart arbeiten, dabei bleibe ich. Und sich sowas verdient haben, aber ich hätte mir hier eine andere Gegnerin gewünscht und ich hätte mir eigentlich auch gewünscht, dass man Jordynne Grace den Titel gibt und dann die Fehde mit Blake Monroe startet. So ist das irgendwie etwas schwierig zu inszenieren, weil ich bleibe dabei, WWE, sowohl Triple H als auch Shawn Michaels, das geht alles einfach viel zu schnell. Wir schaffen es als Fans nicht irgendwie eine tiefsinnige Verbindung aufzubauen zu gewissen Stables, Freundschaften, Partnerschaften. Ja, die beiden haben ungefähr 2-3 Wochen irgendwie zusammen miteinander herumgetan und jetzt soll es mich interessieren, dass Jordynne Grace von ihr betrogen wurde. Also das ist für mich einfach zu wenig und die Inszenierung und das Einsetzen von so großartigen In-Ring-Talenten und auch charismatischen Talenten hat hier für mich nicht funktioniert. Fatal Influence als Stable ist ja definitiv gut. Jasmine Nix im Ring leider nicht so stark, deswegen in dieser Konstellation, glaube ich, richtig aufgehoben. Fallon Henley umso besser, bekommt sehr wenig irgendwie Wrestling-Zeit tatsächlich, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Und Jessie Jane, ja, kommt ja von Toxic Attraction und ist im Ring wirklich in Ordnung. Es ist okay. Aber ich glaube, die haben hier einfach keine Harmonie gefunden und ich glaube, es war alles zu rushed. Das Match, die Fehde und die Inszenierung. Also war ich hier tatsächlich nicht so happy mit dem Ganzen. Ich wüsste auch nicht, was ich sternemäßig gebe. Ist vielleicht in dem Fall auch nicht so wichtig. Aber für die Art von Talent, die dieses Roster hat, haben wir, glaube ich, einen falschen Champion. Aber ich möchte dann nicht weiter auf sie einschlagen und bin gespannt, wer als nächstes da sie um diesen Titel herausfordern wird. Ja, also was die wrestlerische Qualität angeht, bin ich bei dir. Da gibt es, hast du ja auch letztes Mal schon bei der Preview gesagt, gibt es bei NXT Stärkere. Sie kommt eben so über die Heel, ja, Toxic Attraction Leftover Geschichte. Wrestlerisch ist es sicherlich nicht die beste Wahl, auch wenn die Kommentatoren alles versucht haben, sie overzubringen. Aber man hat, glaube ich, also sie ist auch so eine Mittel zum Zweck Champion lässt, glaube ich. Also so ein Übergangsding. Aber auch da kann man wohl sagen, overachieved und more power to her. Die anderen beiden Matches würde ich tatsächlich kurz zusammenfassen. Das Women's Tag Team Championship Match, Fatal Four-Way Match, 11 Minuten, würde ich mit einem Satz zusammenfassen. It was good for what it was. Also es war wirklich flott, hat mir richtig gut gefallen. Die NXT-Mädels, Sol Ruka und Saraya, haben sich sehr in Szene gesetzt, haben sehr hart gearbeitet. Asuka, Kairi Sane, fand ich, waren hier eine absolute Bank. Und mit Lotte und Alexa will man offensichtlich irgendwas andeuten. Keiner weiß nur so richtig genau was. Lotte hat Alexa gerettet und die beiden finden sich immer mehr. Wer diese Storyline kaufen mag, mag es tun. Mich nimmt sie vorne bis hinten noch nicht so richtig mit. Andererseits ist es, aber das kann vielleicht noch kommen, keine Ahnung. Ich glaube aber auch, es wird so eine Mittel zum Zweck Storyline wieder sein. Immerhin ist Lotte jetzt da so ein bisschen in der Midcard, macht da ein bisschen was mit Alexa Bliss. Das wird ihr vielleicht ein paar Schattierungen geben. Zumindest soll es das wohl. Ob es klappt, weiß ich auch nicht. Und Raquel Rodriguez und Roxanne Perez haben verteidigt. Großartig, ich sage es immer wieder und ich sage es auch jetzt. Roxanne Perez ist, finde ich, wie der Fisch im Wasser, momentan im Main Roster. Absolut akklimatisiert. Ganz, ganz große Klasse. Tiffany Stratton gegen Trish Stratus. Das nächste Match, das ich hier mit reinbringe, um die Women's Championship, war auch das, was ich erwartet habe. Doll war es nicht, war aber auch nicht schlecht, war grundsolide. Aber wenn ein Championship-Match 8 Minuten 30 dauert und Trish Stratus dann aus dem Vorruhestand sozusagen zurückgeholt wird, dann weißt du auch um die Wertigkeit dieses Matches. Deswegen Women's Tag Team Championship Match richtig flott, hat mir gut gefallen. Women's Championship Match not so much, mein lieber Chris. Gute Zusammenfassung. Ich habe grundsätzlich zum Tag Team Match nicht mehr zu sagen, außer dass ich gut finde, dass man da etablierte Teams hat mittlerweile. Und jeder hat im Moment seinen Platz. Also die Kabuki Warriors müssen so in der Konstellation auch für immer bleiben. Alleine, glaube ich, ist das alles auserzählt. Sol Ruka, glaube ich, könnte der Next Big Thing werden. Unglaublich athletisch, absurd Ja. charismatisch, muss man sagen. Die wird nicht lang bei NXT bleiben. Und ich glaube, sie hat halt auch die Körpergröße und auch die Statur, die bei WWE wirklich sehr gut ankommt backstage. Ich bin irgendwo überrascht, wo sich Charlotte wiedergefunden hat. Glaube, dass das ihr nicht so ganz entspricht, aber ich glaube, da war ich immer schon ein bisschen alleine. Für Alexa ist es genau richtig. Alexa ist für mich also sowas von durchgespielt, wie jemand durchgespielt sein kann. Und die Championessen sind auch richtig Championess geblieben. Wir haben schon gesagt, der Judgment Day lebt von Titeln. Und diese Titel leben irgendwie vom Judgment Day tatsächlich. Also das ist irgendwie so eine Symbiose, die funktioniert. Also bin ich dahingehend eigentlich sehr happy gewesen. Und ich glaube, solche Multi-Women-Tag-Team-Matches sind immer ganz ordentlich. Tiffany in einer schwierigen Situation. Ich weiß nicht, Trish Stratus, ich habe ihre Karriere so komplett verpasst, muss man sagen. Also ich glaube, ich habe originell alles verpasst. Und gleichzeitig habe ich trotzdem mitbekommen, was für ein großer Star sie war. Und welche Rolle sie gespielt hat. Für mich ist es einfach, der Glanz ist weg. Ich respektiere, wie gut sie ausschaut und welche Athletik dahinter steckt in dem Alter. Das ist nicht selbstverständlich. Und für ihr Alter war das ein ordentliches Match. Aber ich glaube, es reicht. Also, ich sage jetzt nicht, sie soll beim nächsten Saturday Night's Main Event ihre Karriere beenden, aber bleiben wir bitte in der Midcard. Das ist für Tiffany keine gute Situation. Ich finde diese Regentschaft nicht gut. Sie hat für mich wirklich sogar abgebaut. Trotzdem kam ihre Athletik zur Geltung hier, aber eine super schwere Regentschaft, muss ich sagen. Ich kann sie nicht irgendwie weiter einfach so davonkommen lassen. Und ihre Gegnerin jetzt beim SummerSlam ist Jade Cargill. Das wird schwieriges Match werden. Ich bin echt gespannt, wie man das löst und wer von den beiden die nächste Championess sein wird. Einerseits glaube ich, dass Tiffany diesen Titel abgeben muss, um tatsächlich den nächsten Schritt zu machen in ihrer Karriere, ähnlich wie Liv Morgan. Aber ist Jade Cargill ready für eine Regentschaft? Weil im nächsten Match war das schon für mich wieder okay, aber ich glaube nicht, dass sie diesen Titel halten kann jetzt schon. Also deswegen ist das für die WWE Women's Championship im Moment eine schwierige Konstellation. Und man muss ja auch sagen, offenbar sieht das Triple H auch so. Denn dieser Titel war nicht in der Card von Night of Champions. Er war bei SmackDown auf dem Spiel und er war hier auch mittendrin im Nirgendwo in dieser Card. Ja, also, ich tue mir schwer. Ich lasse mich noch ein bisschen inspirieren. Schau mir die Fehde an, die jetzt auf uns zukommt. Das hier war Übergangsgegner, wie es im Buch steht. Und was ich am meisten Problematiken habe, ist, wenn solche Legenden zurückkommen, in den meisten Fällen kennst du den Matchausgang. Und ich fühle sowas auch nicht mehr. Deswegen, Chapeau Trish Stratus, aber bleiben wir in der Midcard. Bleiben wir in der Midcard. Wenn sie Bock hat, klar, wird WWE nicht Nein sagen. Aber solche Superstars haben einfach nichts mehr im Titelmatch verloren. Das hat damals bei Goldberg mit Kevin Owens schon einen Genickbruch hervorgerufen. Lass mal das. Die Zeit für manche ist vorbei und ich hoffe, dass das Triple H auch erkennt und wir solche Matches in Zukunft nicht mehr bekommen. So sehe ich es zumindest. Also für alle Trish Stratus-Fans tut es mir leid, wenn Gefühle verletzt worden sind, aber ich denke mal, es gibt mittlerweile im WWE-Roster einen Haufen talentierter Frauen, die ein doppelt so starkes Match, glaube ich, mit Tiffany geführt hätten. Ja, Chris, das sehe ich tatsächlich genau wie du, was die gute Trish angeht. Ich glaube auch, sie war so ein bisschen eine Verlegenheitslösung tatsächlich, weil man da nichts Besseres auf die Schnelle gefunden hat. Und man sieht auch, glaube ich, wie man entweder den Titel bei WWE einschätzt oder die Titelträgerin. Auch da bin ich bei dir. Also falls ein bisschen Hintergrundgeräusche sind, ich habe auch mal die Fenster aufgemacht, ist doch sehr, sehr warm. Tiffany baut auch ein bisschen ab tatsächlich. Und da muss man mal gucken, wie es weitergeht. Die beiden nächsten Matches fasse ich auch mal kurz zusammen. Jade Cargill gegen Naomi. Sie hat gewonnen, die gute Jade, in einem No-Holds-Barred-Match. Ich muss gestehen, hier habe ich gespult, weil ich es einfach nicht ertragen habe, dieses Match mir nochmal anzugucken mit den beiden. Da muss Chris ein bisschen mehr zu erzählen. Umso genauer habe ich mich mit der Battle Royale auseinandergesetzt. Sechstes Match. Und ich fand die richtig gut. Es war nur eine Viertelstunde. Es waren alle Mädels gleich von Anfang an, wie das halt Battle Royals eben so ist, drin. Und man hat gerade, Chris hat es in der Preview gesagt, es war so gut, dass man die NXT-Mädels da reingepackt hat. Die wollten unbedingt. Und man hat das gesehen, sie haben alles gezeigt, sie waren sich für nichts zu schade. Sie haben das Spotlight gesehen, wollten da das Beste draus machen. Und man hat auch süße Geschichten erzählt, finde ich. Also Chelsea Green mit ihren, wie heißen sie? Secret Service mit ihrem Stable war ganz süß. Nikki Bella als Pseudo-Superstar. Nia Jax als der große Terminator. Und Lash Legend als jemand, den wir auch aus dem Main-Roster schon kennen. Und die hier, wie ich finde, richtig gut in Szene gesetzt wurde, das Richtung Restart und ist ja auch, sag ich mal, eher so Powerhouse unterwegs. Fand ich richtig gut, dass man mit Stephanie Vaquer gegangen ist. Ich habe es in der Preview gesagt, eigentlich gut, ob sie schon bereit ist für einen Titelgewinn. Weiß ich nicht, ich würde sagen definitiv, weil sie so over ist, weil sie so charismatisch ist und weil sie auch noch so gut ist. Ich habe schon in der Preview gesagt, es wundert mich, dass eine Workerin, die so ein Gimmick hat, dass die so derart over ist, natürlich auch ihr Booker T-Move, so will ich ihn mal nennen, Ist sehr, sehr over. Ist auch eine Gefahr, dass sich es irgendwann abnutzt. Aber dafür ist Stephanie einfach derzeit zu gut. Und deswegen war es für mich, also wirklich eine der besseren, vielleicht der besten WWE Battle Royals, auch jetzt mal genderübergreifend, der letzten Jahre. Also ich fand, das war richtig so nah am Popcorn dran. Vielleicht werden manche sagen, oh Gott, und ja, es wurde auch ein bisschen gebotscht und ja, man stand nicht immer richtig. Aber ich habe das weggeguckt und war richtig zufrieden. Deswegen bin ich bei der Battle Royale auf Chris gespannt. Und das Match Jade gegen Naomi musst du leider komplett übernehmen, weil ich habe Arbeitsweigerung betrieben. Ich kann jetzt nicht sagen, es ist eine Match-Empfehlung von mir, aber es war schon sehr stiff. Also Cargill hat sehr viel eingesteckt. Es waren sehr harte Moves dabei mit Tischen und anderem Werkzeug. Ist natürlich immer noch nicht eine glatte Sache. Ja. Aber ich bin jetzt im Moment einfach bereit für ihre Fehde mit Tiffany und das Match beim SummerSlam. Ich will das einfach jetzt mal sehen. War das vom, es war halt wieder die Stipulationsgeschichte, die tatsächlich in letzter Zeit eigentlich diesen Superstars ganz gut aushilft tatsächlich. Also da hat die WWE und Triple H das eigentlich ganz gut genutzt, weil hier ein Singles-Match hätte ich auch gespult. Das kann ich jetzt schon sagen, das hätte ich definitiv geskippt. Die Battle Royale war einfach a breath of fresh air. Es war einfach frisch, es war cool, es war gut zu sehen, was die alle so bei NXT im Moment haben. Das Inventar ist toll und ich bin sehr, sehr happy mit dem Sieg von Stephanie Vaquer. Also ich glaube, sie ging in unserem Podcast ein bisschen unter. Ich finde es gut, dass du das jetzt nochmal betont hast. Ah, das Charisma ist absurd. Ihr Gesichtsausdruck ist magisch. Also der zieht einen richtig an. Das kann sie so toll. Das Englisch ist auch nicht so schlecht. Da hat sie sich etwas niedergemacht bei ihrer Promo mit Stephanie McMahon. Und sie bekommt ja jetzt ein World Championship Match bei Clash in Paris oder Clash at Paris, keine Ahnung, in Paris. Muss sie gewinnen. Muss sie gewinnen, finde ich. Muss sie gewinnen. Ja, ich wollte auch gerade sagen, sie muss diesen Titel dort gewinnen. Man muss sie zur Championess machen, weil ich glaube irgendwie, dass sie einfach alles, das Gesamtpaket mitnimmt. Sie ist over. Dieser Move ist absurd over. Und ich habe so das Gefühl, der wird sich nicht schnell abnutzen, weil genug Männer im Publikum sitzen. Mehr sage ich dazu nicht. Und sie ist einfach so gut im Ring. Also da darf man einfach keine Zeit verlieren. Mach sie zur Championess, das wird funktionieren. Davon bin ich absolut überzeugt. Die WWE Women's Championship wäre natürlich jetzt der bessere Titel, einfach um diesen Titel zu helfen. Das wäre tatsächlich mal eine andere Geschichte quasi, dass der Superstar den Titel hilft. Aber was bei Raw, glaube ich, rausgekommen ist, dass sie auf die World Championess gehen wird. Und ich bin mir nicht sicher, wer das sein wird. Eine von den dreien, die beim SummerSlam aufeinandertreffen, gehe ich mal davon aus. Aber sie ist jetzt in einer Fehde mit Nikki gegen Chelsea Green und dem Secret Service oder Service, keine Ahnung, ob das irgendwie absichtlich... Ja, doch, die heißen Service, das ist der nette Gag. Ah, oh je, dann habe ich bei Raw ein paar Fehler drin im Bericht. Das muss ich dann korrigieren. Ist halt eine Übergangsfehde. Sie wartet auf Paris, ist auch in Ordnung, aber selten hat mich eine Frau so mitgenommen. Sie ist wirklich großartig und ich bin dahingehend sehr, sehr happy, dass sie diese Battle Royale gewonnen hat und man ihr Booking ähnlich stark seit ihrem Main-Roster Auftritt beibehält. Und wie gesagt, nochmal unterstrichen, in Paris muss sie den Titel gewinnen. Ich glaube, das ist so ein klarer Fall von WWE muss den Abzug drücken. Ja. Also bin ich dahingehend sehr, sehr gespannt. Ja, lieber jetzt als später. Ne? Also kann gar nicht mehr früh genug gehen, den Abzug zu drücken. Und ich weiß nicht, ob es geplant war, dass Stephanie so overgeht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so geplant war. Ich glaube, WWE springt jetzt auf den Zug einfach auf und das sei ihnen auch herzlich gegönnt. So, Urlaub ist immer eine schöne Sache, manchmal nicht, denn ich habe mir die Evolution Show am letzten Tag vor dem Urlaub angeguckt und aus Gründen der Sympathie und Nachsicht habe ich das letzte Match dann nicht mehr geschaut am letzten Tag, sondern dachte, ich gucke das irgendwann mal entspannt im Urlaub. So, nun bin ich im Urlaub, wollte mir das Match angucken und habe gesehen, ja, da wo ich jetzt bin, ist nicht mehr mit WWE Network, da muss über Netflix gehen, also irgendwie mit den Ländergrenzen erkennt mein blödes WWE-Network das also. Ergo, ich konnte Io Sky gegen Rhea Ripley bisher nicht sehen. Und da könnte ich mir wirklich in den Hintern beißen, weil Ich habe da natürlich leider gelesen, dass Naomi nach dem Match eingecasht hat. Eine Entscheidung, die ich beim besten Willen nicht nachvollziehen kann. Aber es ist jetzt, wie es ist. Klar, jetzt will man beim SummerSlam so ein tolles Triple Threat Match draus machen, wo ich mich frage, was soll das? Also Naomi kann dieses Match nur schlechter machen. Sie hätte es in jeder Situation nur schlechter machen können. Aber jetzt, nachdem Io Sky und Rhea Ripley und Chris und ich haben in der Preview drüber gesprochen und ich habe gesagt, da sind 2/3 des 5-Sterne-Matches bei Mania drin. Ich bin mir sicher, dass die beiden ein richtig gutes Match raushauen. Jetzt habe ich es leider nicht gesehen. Muss also den Ball zu Chris rüberspielen. Aber mein lieber Chris, so viel habe ich schon gehört. Wo einmal 5 Sterne purzeln bei den beiden, da könnten die ja vielleicht wieder purzeln, oder? Ja, also Ich möchte irgendwie gleich dazu sagen, für mich sind es 4 3/4 Sterne. Ich fand das bei Mania besser. Aber ich habe so meine eigenen Gründe dafür und das liegt nicht an der Matchqualität zwischen Io und Rhea. Ich weiß nicht, ich möchte irgendwie auch nicht eindreschen, großartig viel auf Naomi, aber ich fand im Cash-In gleichzeitig richtig, aber auch gleichzeitig super deplatziert. Ich verstehe irgendwo, was man hier bewirken wollte. Wir sind irgendwie, glaube ich, so trainiert, dass man WWE glaubt, dass wir noch immer die Roster-Trennung im Kopf haben. Hat ja Naomi dann bei der Promo bei Raw auch angedeutet. Ha, ha, ha, ihr habt es geglaubt, nur weil ich bei einem anderen Brand bin, dass ich auf diesen Titel gehe. Ha, was für ein Swerve, ich bin auf den anderen Titel gegangen. Funktioniert, jetzt hat bei mir nicht so funktioniert, aber vielleicht hat es bei den anderen funktioniert. Deswegen, dahingehend war ich nicht happy und ich war auch nicht happy, dass man das Match außerhalb des Ringes so jetzt spoilere ich dich natürlich ein bisschen. es gab Situationen im Match, die... Nee, Chris, da musst du mich aber auch spoilern, wenn ich jetzt nicht geguckt habe. Du kannst ja nicht sagen, wir machen jetzt eine Review über ein Match und nur weil Andi es nicht geguckt hat, sprechen wir nicht drüber. Also klar, hau raus, also ich gucke es mir auf jeden Fall nochmal an, so oder so. Auf jeden Fall anschauen, bitte. Okay. Weil ich bin gespannt, ich will einfach wissen, ob du... Ja, allein deswegen muss ich es ja schon gucken, genau. Ja, ja. Also sie gingen dann in den Zuschauerbereich und ich bin irgendwie, ich fühle Zuschauerbereich-Kämpfe nicht so sehr. Keine Ahnung, es mag ich irgendwie nicht. Gleichwohl, das, was Io und Rhea gezeigt haben, ist ein Ding, die beiden haben eine Harmonie untereinander. Also es gibt das tatsächlich nicht so oft. Aber manche Paarungen, die sind so gut und da muss ich sagen, ich hätte so Bock, dass die nochmal aufeinandertreffen. Und was passiert ist, wo auch bei mir das Licht aufgegangen ist, Io Sky ist vielleicht bei WWE eine der besten Wrestlerinnen im ganzen Roster, Männer und Frauen übergreifend. Also ich weiß, dass WWE ein Problem hat mit Ausschlachten, also dieses Fingerzeigen, ich weiß nicht, wie man das deuten kann, das, was sie immer macht. Das macht sie sehr oft, aber ich weiß nicht, ich finde es irgendwie witzig und sehr süß von ihr gemacht. Auch wie Rhea das gemockt hat. Aber wie gut die beiden es schaffen, ineinander so zu flechten und Moves zu zeigen, Nearfalls waren so stark. Ein Gedicht von einem Match, wirklich. Und ich freue mich auch, dass die beiden wieder in einem Match sind. Und ich bin gespannt, ob sie Naomi mitziehen können. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil. Ich bin so bei X Twitter drin und der Verlauf ist halt irgendwie so, dass wenn man irgendwo länger hängen bleibt, dann ist der Algorithmus da drin und ich bin jetzt in einer Bubble gefangen, wo irgendwie jeder so Naomi feiert. Also es ist für mich bei X jetzt so, als wäre Naomi die beste Wrestlerin auf diesem Planeten. Ja, wie gute Bots und geschaltet, ne? Ja, und ich bin per se einfach nicht überzeugt davon. Auch die Promo bei Raw, mir tut's wirklich leid. Also ich wirklich, Naomi-Fans weghören. Die Promo war für mich eine Katastrophe. Die war so schlecht. Und sie ist mit Alexa Bliss das Tag-Team der Overachiever. Aber wie bei Jey Uso will ich mir diese Regentschaft jetzt anschauen. Bei Jey Uso habe ich gesagt, ich schaue es mir an. Am Ende fand ich es nicht gut. Aber was ich auch nicht sein will, ein Heuchler. WWE hat bei der Jey Uso-Regentschaft das gehabt, was ich immer heulend bei diesem Podcast gesagt habe. Probiert's was Neues, drückt's den Abzug bitte bei Leuten, die over sind und gibt's manchen Leuten die Chance. Genau alles ist bei Jey Uso erfüllt worden. Er war super over. Er hat super viele T-Shirts verkauft und man hat es probiert. Für mich aber war es eine schlechte Regentschaft. Und hier bei Naomi, sie scheint over zu sein, wobei ich hier dir recht gebe. Ich glaube, da wurde sehr viel eingespult von Jubel, denn irgendwie, keine Ahnung, ein größerer Pop wäre wahrscheinlich nur bei Stone Cold gewesen. Deswegen will ich mir das jetzt einfach mal anschauen. Aber sie ist halt im Moment für mich ein Problem bei diesem Triple Threat Match. Sie macht es für mich nämlich schlechter. Ja? Dennoch wäre ich sogar bereit, diesem Match den Main Event Spot zu geben, einfach weil Rhea und Naomi und Io ein so unglaublich gutes Match gezeigt haben. Und auch für Rhea war das wieder enorm wichtig, weil jetzt ist sie wieder bei mir auf der Landfläche erschienen, wo ich sage, mein Gott, wie gut ist die eigentlich? Und deswegen eine Hammergeschichte, ein toller Abschluss für den Pay-Per-View. Ein Cash-In, wo sich Triple H natürlich gedacht hat, okay, bei Evolution ein Cash-In, das macht absolut Sinn, ist in Ordnung. Und jetzt haben wir eine neue World Championess. Aus welchem Grund man sie so pusht, ich werde dann wirklich nicht schlau draus. Also ich kann euch das auch nicht sagen. Vielleicht bin ich der Lakai und erkenne die großartige Arbeit von ihr nicht. Aber sie ist für mich im Ring bestenfalls okay. Und promomäßig ist sie für mich im unteren Durchschnitt. Und da bleibe ich dabei. Das ist meine persönliche Meinung. Und jetzt können Naomi-Fans wieder zuhören. Ich bin nämlich bereit, dem Ganzen eine Chance zu geben. Ich will wissen, was dahinter steckt. Und dann werde ich mir meine Meinung erneut bilden. Aber deswegen, ich freue mich auf deine Sternebewertung bei diesem Match und bin selbst bei 4 3/4 Sternen. Auf jeden Fall Match of the Night, definitiv. Und beim SummerSlam kriegen wir ja eine abgespeckte Version von einem Match, das sehr, sehr viel wieder verspricht. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Ja, vor allen Dingen können wir auch mal gucken, was Bianca Belair wert ist, wenn wir jetzt das Mania-Match vergleichen mit dem SummerSlam-Match. Und da sind ja die Personen identisch, bis Bianca war es bei Mania und jetzt ist es Naomi beim SummerSlam. Und ich bin ein bisschen kritischer als du. Ich finde, das hast du sehr, sehr schön gesagt, diese Vergleich mit Jay, dass wir da nicht heucheln dürfen, weil wir sagen, man muss mit dem gehen, was over ist. Jay war over. Wir waren trotzdem nicht zufrieden, aus wrestlerischen Gründen. Aber bookingmäßig darf man da, also wirklich fanbookingmäßig darf man da nicht schimpfen. Da hast du vollkommen recht. Ob Naomi auf dieser Fanwelle schwimmt, halte ich für durchaus fraglich. Müsste man jetzt WWE-Marktforschungsberichte da prüfen und Statistiken und so weiter und so fort. Zeit haben wir nicht, wollen wir auch nicht. Aber ich glaube, genau wie du, dass da sehr viel nachgeholfen wird bei Naomi. Was man wohl sagen kann, sie muss Backstage unglaublich beliebt sein. Nicht nur im Business-Bereich, sondern auch unter den Workern. Da gibt es ja auch so Videos mit Bayley und so weiter. Mit Sasha Banks ja auch. Sie ist ja damals auch mit ihr rausgegangen, damals, als sie Tag-Team-Champions waren. Also im Roster scheint das mit Naomi alles relativ gut zu sein und harmonisch. Wobei Harmonie im Roster ja keine Titelgarantie sein sollte. Oder auch bei WWE selten war. Aber wir wissen nicht, was WWE sich davon verspricht. Fakt ist, dass Naomi, du hast es gesagt, Overachieverin pur, dass die seit Jahren eigentlich bei WWE eine ordentliche Standing-Situation hat. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was bei NXT danach kommt, gerade bei der Battle Royale, du hast schon gesagt, ein Hauch frischer Wind, der da kommt, da sieht sie aber sowas von rusty aus, also was die wrestlerischen Fähigkeiten angeht. Also wie CM Punk hat in dieser Serie Heels gesagt, I'm working like an ancient oder so. Also wie so ein antikes Reptil. Also ich übertreibe jetzt mal, ne? Aber da gibt es eben bei WWE im Damenbereich deutlich bessere Workerin im Main-Roster, aber auch im Nachwuchsbereich, dass es keine Notwendigkeiten gibt, mit Naomi zu gehen. Vom Wrestlerischen her nicht, von den Promo-Skills her schon mal gar nicht. Und vom Overness-Faktor bei den Fans her kann man trefflich drüber streiten, ob der wirklich so groß ist, wie WWE uns das glauben machen möchte. Klammer auf, vorher hat es bei WWE auch kaum jemand interessiert in den Jahren vorher. Da hat man sie auch, hat man ihr einmal so eine, sag ich mal, eine You Deserve It Championship gegeben, weil sie da tatsächlich ziemlich over war. Aber diese Zeiten sind, glaube ich, tatsächlich länger schon vorbei. Aber irgendwas sieht man in ihr und nun, more power to her, wir gönnen es ihr sehr. Aber das Match wird sie im Zweifel nicht stärker machen. Ich werde auch auf keine WWE-Bots da reinfallen. Aber ich gucke mir dieses Three-Way-Match an und ich glaube tatsächlich, Chris, du hast es angedeutet, sie wird das Match zwar nicht besser machen, eher schlechter, aber ich glaube, dass sie da ganz gut reinpassen könnte. So ihre Spot-Monkey-Geschichten und Leidenschaft und Intensität hat sie ja immer. Also da wird sie sich auch für nichts zu schade sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da in keiner Weise irgendwie zurückstecken will und dass sie dann mangelnde wrestlerische Talentiertheit mit Leidenschaft und High-Risk-Spots wettzumachen gedenkt. Und gerade in Triple-Threat-Matches kann das richtig gut funzen. Insofern lassen wir dieses Match natürlich gerne auf uns zukommen. Und ich glaube auch, es wird nicht schlecht, es kann gar nicht schlecht werden, weil Triple-Threat-Matches sind selten schlecht. Und wenn du Io und eine wiedererstarkte Rhea drin hast, also Rhea wirkt wie Curtis Axel, the chains are off, also Rhea wirkt wieder wie in ihrem Element, hätte ich beinahe gesagt, keine dusselige Storyline mehr mit Dominik und Liv Morgan und so. Sie ist wieder für sich und da ist sie eh immer am besten, wenn man sie auch in Ruhe lässt, mit dusseligen Booking-Nebenkriegsschauplätzen. Also Rhea, die Ketten sind gebrochen. Io ist sowieso eine Bank mit guten Gegnerinnen erst recht. Und dann wird Naomi sich da auch nicht lumpen lassen. Also das wird schon gut werden, wenngleich ich trotzdem glaube, mit vielen anderen Gegnerinnen wird es deutlich besser oder wäre es deutlich besser. Da hätten wir zum Beispiel auch eine Tiffany Stratton, hätte ich ganz gerne in diesem Match gesehen, was aus diversen Gründen natürlich gar nicht geht gerade, bookingmäßig. Aber Tiffany wird ein Restart brauchen. Die wird resettet werden müssen und da muss man gucken, was da mit ihr losgeht. Aber also, safe, sie wird den Titel verlieren müssen. Ob jetzt oder erst in Paris, weiß ich nicht, aber Tiffany ist dann, die ist durch als Titelträgerin. Mal gucken, wie es da weitergeht. So, damit sind wir, was die Shows angeht, am Ende. Und wir haben ja noch eine Kleinigkeit zu erledigen, nämlich von Matt Eagle das Skript. Bevor wir da hingehen, zwei kurze Grüße, eigentlich drei. Erstmal an den User Amchi, der uns auf der Startseite gelobt hat und gesagt hat, dass es Spaß macht, uns zuzuhören. Seit 25 Jahren Pause ist er jetzt wieder eingestiegen, hat ein Wort der Kritik bei uns aber auch noch anzubringen, die wir sehr gerne kurz aufgreifen möchten. Wenn man WWE wegen der Geschäfte mit Saudi-Arabien kritisiert, auch wegen Kapitalismus kritisiert, könnte man das auch für das vergangene Wochenende tun. Ihr alle als deutsche Wrestling-Content-Creator macht aber genau das, was WWE erreichen wollte, nämlich, dass niemand über AEW redet. Deshalb war er wirklich enttäuscht zu sehen, wie das funktioniert. Zwei Sachen dazu. Drei sogar. Erstmal hast du recht, natürlich, wenn man über WWE redet, supportet man WWE ein Stück weit oder gibt ihnen zumindest ein gewisses Forum und any publicity is good publicity. Das Zweite, Chris und wir haben das im Preview-Podcast, meine ich, auch sehr oft gemacht, finden deutlich kritische Worte zu WWE und haben sogar in einem WWE-Podcast AEW in der Preview hochleben lassen, dahingehend, dass AEW vom Wrestlerischen hier eindeutig die beste Show des Wochenendes wohl bieten wird und das werden sie wohl auch getan haben. Leider habe ich AEW natürlich erst recht noch nicht gucken können, aber nach allem, was man gehört hat, war das eine richtig, richtig starke Show und wohl auch besser als Evolution. Das haben sogar wir in der WWE-Show angesprochen. Das Dritte, darauf hat Lobo herzliche Grüße hingewiesen, wir haben tatsächlich einen eigenen AEW-Podcast. Das heißt, wir switchen zwischen WWE und AEW hin und her. Das ist die Elite Hour mit Cutter, Thorsten, Stefan und diversen anderen, glaube ich, die dann noch ab und zu mitmachen. Das heißt, wir geben AEW natürlich ein eigenes Forum auch. Und sogar im WWE-Forum finden wir kritische Worte zu WWE und switchen mal rüber zu AEW. Das kurz zu unserem Anchi. Herzliche Grüße zurück. Und Chris, für dich ganz interessant, der User Kreidestaub hat gesagt, lieber Andi, lieber Chris, Leo gibt es dieses Jahr zusammen mit, wie geil, Benicio del Toro, One Battle After Another zu bestaunen. Muss wohl geil sein. Ich glaube sogar, Sean Penn macht auch noch mit. Chris, da haben wir, glaube ich, ein Must-Watch bekommen für dieses Jahr. Ich habe mir diese Kommentare leider nicht durchgelesen, weil es mir irgendwie verboten wurde. Deswegen müsste ich mir das nochmal genauer ansehen, worum es hier jetzt nochmal genau geht. Ist das irgendwie ein neuer Film oder wie? Exakt. Ein neuer Kinofilm, weil wir ja letztens über in der Preview lieber über Kinofilme gesprochen haben als über Wrestling. Okay. Haben wir gesagt, wann kommt denn mal wieder ein Leo-Film? Und die Antwort lautet, sehr bald. Okay, das ist sehr gut, da freue ich mich drauf. Sean Penn ist auch dabei, oder wie? Ja. Also, den habe ich echt lange auch nicht mehr gesehen. Sean Penn ist auch dabei. Deswegen, okay, na, hoffentlich wird das was, ja. Wie gesagt, ich muss mich jetzt nochmal über Brad Pitt und Formel 1 trauen und dann bin ich, glaube ich, offen für was Neues mit Leo. Ja, sei stark. Also ich bin sehr gespannt. Also der ist gut gemacht, der F1-Film. Der ist gut gemacht. Ja. Er ist gut gemacht. Ich habe ja auch geschrieben, man kann ihn sich auch angucken, glaube ich. Aber gerade als Formel 1 kritischer Gucker wird man da das eine oder andere durchaus diskutieren können. So, jetzt aber zu einem Skript, das der User Matt Eagle eingereicht hat. Wir wollen mal gucken, ob wir es durchkriegen. Es ist wirklich echt lang. Chris, hast du es aufgerufen? Es ist alles bereit. Dann legen wir los. Also, das, was jetzt kommt, ist ein Skript unseres Podcasts, an dem der User Matt Eagle 6 bis 7 Stunden gesessen hat. Wir legen los. Intro, Musik spielt, ist jetzt zu Ende. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Bis jetzt war es perfekt, Klammer, also ich bin jetzt wieder in Character. Wo wir jetzt nicht pseudo-journalistisch recherchieren werden, sondern fein säuberlich und eloquent das WWE-Geschehen sezieren. An meiner Seite meine bessere Podcast-Hälfte, der Christian, unser Chris, frisch eingeflogen aus München oder Wien, je nachdem, welche Luxusimmobilie heute wieder angeheizt wurde. Der Mann hat mehr Wohnsitze als Hunter-Titelregentschaften. Ich frag mal, Chris, wie ist denn die Luft über dem europäischen Hochpreissektor? Bist du in Wien oder München? Ich verliere da den Überblick. Ja, wunderschönen guten Tag. Ja, du, pass auf. Heute früh habe ich im Louis Hotel am Viktualienmarkt in München gefrühstückt. Acai Bowl, glutenfreier Dinkel-Crepe, dazu einen Flat White, handaufgeschäumt von Luca, meinem Stammbarista. Danach kurz lässig im Tesla mit Chauffeur zum Flughafen, privat natürlich, dann nonstop First Class nach Wien. Kleiner Boxenstopp in der Albertina für die Ausstellung The Beauty of Diversity. Kurz vor der Aufnahme war ich noch eine kleine Runde joggen im Volksgarten und habe auf meinen neuen AirPods Max den Stammplatz-Podcast gehört und mich über die neuesten Transfergerüchte des FC Arsenal ergötzt und mich gefragt, warum die Spieler plötzlich alle so günstig sind. Und jetzt sitze ich hier in meinem Podcast-Loft mit Blick auf die Donauinsel. Später geht's dann mit dem Direktflug wieder zurück nach München. Ich habe dann noch ein Mediendinner mit einem Bayern-Vorstand. Eine Podcast-Kooperation mit dem FC Bayern ist da gerade ein Thema. Lässig, oder? Der gute Onkel Dave würde dir da dafür wahrscheinlich 4,5 Sterne geben, weil das ist halt einfach ein klassischer Jet-Set-Auftakt. Langsamer Start, dann steigert sich das Tempo und dann Bums, Media-Slam an der Säbener Straße. Mein Gott, unser Chris. Also, permanent wird hier aus dem Wiener Kaffeehaus direkt in die Münchner Rooftop-Bar geflogen. Und trotzdem hat der Mann Zeit für uns. Alte Taube, wie machst du das eigentlich? Ich habe hier auch jetzt ein Champagnerglas. Ja. Ja, du, pass auf, ich sag's dir ganz offen, wenn du zwischen Vienna und Munich pendelst, dann entwickelst du ein Gefühl für Aura. Und dieser Podcast hier, der hat sie. Höchst charmant, höchst lässig und höchst verspätet. Da möchte ich auch noch einmal die Gelegenheit nutzen und unsere Zuhörer um Entschuldigung bitten. Es tut uns leid. Letzte Woche kam keine Ausgabe. Ich habe es gemerkt. Es hat gefehlt. Dieses Ritual mit dir, Andi, das ist mehr als Podcast. Das ist fast schon therapeutisch. Ich war in Wien, hatte Termine. Jetset, du weißt, Medien, Menschen, Mozartkugeln. Aber ohne unsere wöchentlichen Dosis Wrestling-Geplänkel, da fehlt etwas im Leben, ehrlich. Na, guten Appetit. Und ich dachte, mein Leben wäre dekadent. Ich war heute Mittag joggen, Ostsee 32 Grad, helles Bier im Rucksack, warm geworden, aber dafür pale-ailig. Bevor wir dann gleich in die News reingehen, von mir auch nochmal Schande über unser Haupt. Sag ich nicht mal Asche auf unser Haupt? Das ist egal. Schande über unser Haupt. Wir haben es leider letzte Woche einfach nicht hingekriegt, einen passenden Termin zu finden, woraufhin ich mich dann einfach kurz dann entschlossen habe, mich am Samstagmorgen an den Küchentisch zu setzen. Ostseewind durchs offene Fenster, Mikrofon bereit und ich dachte, Mensch, machst du halt wieder so eine kleine Solonummer. Und dann kam die Erinnerung. Welche Erinnerung? An mein legendäres Solo-Debakel aus 2021, AEW Rampage. Ich habe 38 Minuten monologisiert über ein Match, das ich nicht mal gesehen habe. Danach ist mir das Audioprogramm abgeschmiert, alles weg. Unsere liebe Regie konnte auch nichts mehr retten. Und am Ende habe ich mir gedacht, Gott bewahre, so fühlt sich Wahnsinn an. Ich fange, wenn ich alleine bin, an zu reden wie Brian Alvarez, den ich 2019 übrigens getroffen habe, live in New York, Ring of Honor Show, Hammertyp. Ich habe ihm sogar gesagt, dass ich seine Stimme im Schlaf erkennen würde. Habe ich übrigens nicht. Ich glaube, das hat ihn beeindruckt. Und Brian war völlig baff, dass ich alle 5-Sterne-Wertungen von Melzer auswendig konnte. Kann ich übrigens auch nicht. Seitdem Running Gag bei uns beiden. Ich sag nur Okada versus Omega 1, 6,25 Sterne. Ich war emotional entkernt. Andy. Du erwähnst das bei jedem dritten Podcast. Weil es ein historischer Moment war. Brian Alvarez, live, also nicht nur gesehen, sondern gesprochen, also so richtig, mit Worten. Er hat mir fast ein Bier angeboten. Das habe ich natürlich abgelehnt, weil ich lieber beim hellen Pale Ale bleibe. Gott bewahre. Alvarez hatte so eine bezaubernde Wirkung. Wie ein junger Melzer mit Koffeinüberschuss. Und wenn du schon widerlich da bist, werde ich halt zum Geschichtslehrer meiner selbst. Und da stand ich nun 2019 vom Madison Square Garden. Vielleicht springt ja die liebe Bailey mal in Zukunft für mich. Alte Taube, wenn Bailey mir morgen schreiben würde, Andy, lass uns gemeinsam ein Pale Ale brauen und danach am Strand über Better Call Saul reden, ich wäre schneller an der Ostsee, als du mit dem Finger auf der Vorspultaste bei der letzten Saudi-Show. Du weißt ja, ich bin schwer verliebt. Moment. Jetzt kommen wir nicht wieder mit deinem Serientalk. Letzte Woche wollten wir die Wochenshows reviewen und du hast 10 Minuten darüber referiert, dass Saul Goodman für dich mehr Charisma hat als Roman Reigns. Ich meine, da haben wir ein Thema. Aber das hier ist nicht Netflix-infos.de. Dumm. Ich sag's ja immer. Wenn überhaupt, dann wetterinfos.de. Denn bevor wir hier noch ein Wort über Wrestling verlieren, geht's natürlich ums einzig Relevante, das Wetter. Ja, bitte, unbedingt. Ich bin dabei. In Wien hatten wir heute 33 Grad, wolkenloser Himmel, leichte Brise von der Donau, Aura-Level hoch. In Schleswig-Holstein 24 Grad, leichte Nordseebrise, kein Wölkchen am Himmel, UV-Index 7. Ich habe mir heute ein kühles Helles reingezwirbelt und beim Grillen lief Motley Crue. Laut, wie es sich gehört. Das ist Sommer, Freunde. Ich habe mit meinem Nachbarn über die Luftfeuchtigkeit in Schleswig-Holstein diskutiert. Die war bei exakt 41%. Da geht was. Ich liebe diese trockene Hitze. Das riecht nach Sonnenbrand, Bierlaune und ungeplanten Lebensentscheidungen. Wenn du im Norden die Sonne anbetest, sitze ich in meinem Wiener Loft, Rooftop-Terrasse, MacBook offen, Raw läuft nebenbei. Und auf dem Weg zurück nach München noch eine Folge Better Call Saul auf dem iPad. Aber Chris, ganz ehrlich, diese eine Szene in Staffel 4, Folge 3, wo Jimmy in dem Gerichtssaal sitzt und dieses leicht ironische Lächeln, das war mehr Emotion als Raw in 5 Jahren. Und überhaupt, AEW hat doch kürzlich, oder war es Ring of Honor, irgendwas war da mit Wembley, oder? Das war All In, Texas, letzten Samstag. Du hast mir bei WhatsApp gesagt, du schaust es nach dem Joggen. Was ist passiert? Ich habe die Bierverkostung vorbereitet. Bitte sag mir nicht, du hast sie wieder verschwitzt. Ich habe die erste Flasche aufgemacht, war gerade dabei, das Etikett zu analysieren. Pale Ale, leichte Hopfennote, ein Hauch von Bailey. Da kam mir der Gedanke, wie alt ist eigentlich der Undertaker? Also habe ich es gegoogelt und plötzlich war es Mitternacht. Ich hatte 2 Podcasts offen und TV Kaiser hat mir aus dem Raw-Clip entgegengezwinkert. Na, guten Appetit. Deine Ausreden bezüglich der Bierverkostung sind einfach durchgespielt. Sorry, aber was du da veranstaltest, ist podcasttechnisch der allerletzte Husten. Ey, das ist mein Spruch. Der gute Onkel Dave hätte diesem Pale Ale mindestens 4 Sterne plus gegeben. Langsamer Start, starke Mitte, kein Nachgeschmack. Ein typisches Dave-Match quasi. Du brauchst gar nichts zu tun. Hast du wenigstens endlich WWF Backlash 2000 geschaut? Ich wollte ja, wirklich. Ich hatte sogar schon das Network geöffnet, aber dann kam mir die Idee, dass ich mal wieder bei Tobi im Hauptkampf mitlabern könnte. Das bringt Reichweite, weißt du? Natürlich, Hauptkampf. Der feine, eloquente Andi darf wieder ran. Ich habe gehört, du wurdest sogar gefragt, ob du beruflich Sprecher bist. Mich fragt man nicht mal, ob ich ein Teil dieses Projekts bin. Und jetzt war letztens auch schon zweimal da. Ich? Noch nie. Nie. Wahrscheinlich hat sogar Günther M. bald eine Einladung. Ich sag's dir, Andi, das riecht ganz, ganz stark nach einer gezielten Spotfight-Verschwörung gegen meine Person. Vielleicht habe ich zu viel Aura. Vielleicht wirke ich einschüchternd. Gott bewahre, Chris. Nicht wieder in dieses Horn blasen. Du bist das Herz dieses Podcasts. Ich bin nur ein Typ, der sich gerne reden hört. Und Bailey und Bier in etwa dieser Reihenfolge. Außerdem bist du Jetset. Du pendelst ständig zwischen Wien und München. Du hast Weinverkostung mit Sky-Kommentatoren und Bayern-Termine. Du hast doch für die Konkurrenz gar keine Zeit. Außerdem habe ich da halt Kontakte. Man kennt mich. Podcast-Ikone seit 2014, journalistisch integer, eine Institution. Und Brian Alvarez hat mir bei Ring of Honor 2019 anerkennt, zugenickt. Das war so ein Moment, wie als Meltzer zum ersten Mal 6 Sterne verteilt hat. Ich hänge hier zwischen Sekt und Salzburg, flieg jede Woche zwischen 2 Podcast-Universen, hab Aura für 3 und werd von Spotfight behandelt wie der 24/7-Titel. Wegmoderiert. Chris, bitte. Ich verstehe dich ja, aber der Hauptkampf ist halt ein Ort für, wie soll ich sagen, pointiertes Fachwissen, keine Aura. Ich hätte übrigens auch was zum Backlash 2000 sagen können, aber ich habe Angst, du lenkst wieder ab und wir reden 30 Minuten über die Aura von Trish Stratus oder von Bailey oder von Saul Goodman. Also Trish war bei Backlash 2000 natürlich ein Thema, keine Frage. Aber Bailey, in diesem neongrünen Outfit letzte Woche, da war alles dabei. Technik, Drama, Emotion, Segmentstruktur. Ich mein's ernst, Chris, das war Kunst. Und wenn dann jemand sagt, wir reviewen lieber All-In, dann sag ich, wir werden jetzt hier nicht pseudo-journalistisch recherchieren, sondern priorisieren. Und zwar Bailey first. Das war jetzt ein Satz, den du auf dem Pale Ale-Etikett drucken lassen solltest. Pale Ale, mit einem Hauch von Backlash 2000 und der Aura von Bailey. Besser wird's nicht. Ja doch, wenn du endlich den Backlash-User nicht mehr wegtröstest. Der arme Kerl schreibt uns seit Wochen unter jede Folge, bitte Backlash 2000, ich flehe euch an. Und was machen wir? Reden mal Jimmy McGill und vergessen das verdammte Bier. Der User muss sich doch mittlerweile auch nur denken, no chance. Na gut, der User schreibt uns halt wirklich jede Woche. Und ich hatte es sogar vorbereitet, wirklich. Aber dann kam die Bierverkostung dazwischen. Also, wäre dazwischen gekommen, wenn ich sie nicht vergessen hätte. Und du spulst sowieso alles vor, was keine Entrance ist. Also bitte. Vorspulgefeißen, Mythos. Ich überspringe nur Dinge, die mir, wie sage ich das, höchst egal sind. Na, dann sind wir safe bei Raw, SmackDown und 85% der PLEs. Und beim ganzen AEW-Zeug. Wir wollen den AEW-Leuten ja nicht die Butter vom Brot nehmen. Aber wenn ich nicht mal weiß, wer der aktuelle TNT-Champion ist. Oh, da bin ich aber auch komplett überfragt. No chance. Vielleicht nur durch Kaiser? Den hat man ja seit Wochen nicht mehr bei WWE gesehen. Oder wie ich sage, TV-Kaiser. Das wäre mal ein Gimmick. Ludwig Kaiser mit einer TV-Show, wo er Wrestling-Skandale aufdeckt. Heute der Undertaker und sein geheimes Debüt an der Seite des Undertakers. Und nächste Woche, warum Andi lieber Serien schaut, als Backlash 2000 zu reviewen. Aber sei es drum. Was eigentlich mit Chris Mania? Ich habe so das Gefühl, die Leute wollen es zurück. DJ S-Blade hat 14 Fragen geschickt, davon 11 zu The Miz. Und unser Great Muter, der schickt wieder Sachen wie viele Sekunden dauerte das Match von Yushin Liger bei WCW Nitro 1996 gegen Dean Malenko, wenn man die Werbung rausrechnet. Ja, das war der Moment, wo ich gesagt habe, alte Taube, das war kein Quiz mehr, das war eine wissenschaftliche Wrestling-Doktorprüfung. Sorry für den Anglizismus, aber Overkill. Ich meine, wenn Great Muta noch einmal fragt, wie viele Seile der Ring bei einer CMLL-Show 1995 hatte, drehe ich durch. Neulich musste ich diese Frage lesen, wer war der zweite Ringrichter beim Main Event von WrestleMania 9 und wie hieß sein Ersatz, nachdem er von Giant Gonzalez im Backstage-Areal attackiert wurde? Inklusive Geburtsort, Blutgruppe und WCW-Matchbilanz bis 1996. Da bin ich fast aus meiner neuen Le Corbusier-Liga gefallen. Oh, gerade kommt noch eine Frage von ihm rein. Wie lautete der 16. Theme-Song von Lex Luger in der WCW? Allerdings nur bei Thunder-Aufzeichnungen von 1999 nach der zweiten Verletzungspause. Gott bewahre. Mir hat Great Muter gerade auch noch eine Message ins Board geschrieben mit zwei Fragen. Ja, wir haben ein Board. Wie viele einzelne Atemzüge machte Hiroshi Tanahashi während seines Matches gegen Kazuchika Okada bei Wrestle Kingdom 10, wenn man davon ausgeht, dass er bei jedem Chop ausatmet, aber beim Slingshot-Suplex die Luft anhält? Alte Taube. Und diese, wie viele Kalorien hat Triple H während seines WrestleMania 22 Einmarsches in seinem Körper verbrannt, inklusive der Zeit, in der er auf dem Thron saß? Ich hasse alles daran. Ich finde, wir sollten Great Muta permanent sperren von unserer Seite. Wie sollen wir sowas beantworten? Will Great Muta denn unseren Untergang? Der Mann hat einfach 20 Jahre Nitro rückwärts geguckt, mit Notizen. Also gut, letzte Frage hoffentlich. Wie viele Sekunden war The Renegade offiziell WCW Television Champion, wenn man die Zeit zwischen dem Glockenschlag und dem finalen Eintrag im WCW Jahresreport 1995 rechnet, aber ohne Zeitumstellung in Arizona? Was? Sollen wir jetzt noch Greenwich Mean Time GMT einbeziehen? Sag doch einfach, du willst uns töten. Ich habe 2019 Brian Alvarez in New York getroffen und selbst der hatte nach zwei Great Muta-Fragen das Studio verlassen. Hui, tatsächlich ließ sie hier auf der Startseite noch eine Frage von ihm. Da kommentiert doch eigentlich niemand mehr. Wie viele Haare hatte Albert, a.k.a. A-Train, exakt im Brustbereich bei seinem Match gegen Test bei Sunday Night Heat am 17. August 2003? Hinweis vom Muta, bitte genaue Zahl und Verteilung in Prozent pro Brusthälfte. Also, lieber Chris, ich habe gerade wirklich Schmerzen in der Brust. Ernsthaft. Das Quizformat war schön, aber gefährlich. Es frisst alles. Zeit, Moral und wie Chris sagen würde, Aura. Wir hätten es stattdessen Trivia-Time mit Trauma nennen sollen. Nun denn, wollen wir jetzt mal über die rote Gefahr schnacken? Wir hatten ja jetzt lange genug rumgetüdelt. Ich habe diesmal sogar alles gesehen. Naja, fast. Aha, definier fast. Naja, ich sag mal so, wenn man Logan Paul, Dominic Mysterio und TikTok-Segmente rausrechnet, bleibt am Ende noch ein flottes 40-Minuten-Paket übrig. Du spulst einfach weiter, oder? Ja, irre. Wie Opa Kurt damals sagte, wer skippt, spart Zeit und seine Nerven. Raw fühlt sich mittlerweile an wie ein Hausarbeit ohne Quellenangabe. Irgendwie da, aber inhaltlich unter ferner liefen. Apropos Struktur, Andi, ganz heißes Thema. Was ist eigentlich mit der Zack Attack und Jens Reunion? Die User fragen gefühlt im Wochentag. Ich weiß, die Erwartungen sind immens hoch. Man könnte einen ganzen Podcast drüber machen, wenn es denn mal einen gäbe. Du meinst also wieder aufgeschoben? Wir werden jetzt hier nicht pseudojournalistisch recherchieren, aber ja, es liegt sowohl an der Technik und daran, dass Julian seit Monaten auf einen Discord-Link wartet, den ich aber nie verschickt habe. Du lässt mich einmal mehr wieder sehr verwirrt. Ich hab's auf dem Zettel. Gleich neben der Frage, wie alt eigentlich Bron Breakker ist. Moment, Klick, hör bei der Tastatur rum. 27, interessant. Du bist wie so ein alter Geschichtslehrer, der beim Thema Weimarer Republik plötzlich die US-Titelhistorie abfragt. Damals, als der Intercontinental-Title noch in den Händen von Mr. Perfect war. Das war wie die Kuba-Krise. Spannung, Drama und niemand wusste, wie es ausgeht. Ad absurdum. Aber gut, komm, lass uns die Sterneschätzung machen. Was hat Onkel Dave deiner Meinung nach dem Main Event von Night of Champions gegeben? Wenn ich Dave richtig einschätze, langsamer Start, dann viel Tempo, bisschen Storytelling, ein Move durchs Kommentatorpult. Ich sag 4,25 Sterne. Ich sag 3,5. Einfach weil Dominic Mysterio drin war. Da gibt's bei Dave immer Abzug für Ästhetik. Der gute Onkel Dave hat halt eine sehr eigene Skala. Ich glaube, er würde selbst einem Omos-Match noch 2,75 Sterne geben, wenn es in der Tokio-Dom-Kantine stattfindet. Sorry für den Anglizismus, aber das ist wirklich Peak-Melzer. So, Chris, ich schaue mal auf die Uhr und ja, wir haben schon wieder unsere 90 Minuten erreicht. Und arbeitstechnisch liegt noch einiges im Haken. Das ist bei mir tatsächlich noch einiges liegen geblieben. Und ich habe noch zwei AEW-Namen zu googeln. Und ich dachte, diesmal schaffen wir es in die Grußecke. Die User werden langsam wirklich ungeduldig. Ja, die verschieben wir wohl auf nächste Woche. Ich sag's, wie es ist. Ich liebe beispielsweise die User Günther M. und DJ S-Blade. Die kommentieren fleißig, geben Impulse, fordern den Melzer-Check. Aber wenn die Grußecke jetzt reinkommt, wird das hier ein 2-Stunden-Format. Und das ist nicht mit meinem Arbeitspensum vereinbar. Ich bin heute einfach mal diktatorisch unterwegs. Ich muss noch die Technik checken, meine Joggingrunde machen und das Melzer-Rating-Archiv aktualisieren. Außerdem muss ich das Chris-Mania-Quiz-Archiv löschen. Die Fragen vom Great Muter sind immer noch in meinem Kopf. Ach ja, arbeiten. Ich bin kein Maschinenmensch. Im Zweifel bitte einfach nochmal kommentieren unter diese Folge hier, damit es nicht untergeht. Schreibt's in die Kommentare. Spoiler, es wird wieder untergehen. No chance. Aber passt mir eigentlich ganz gut. Ich wollte eh noch rausfinden, ob Trick Williams älter oder jünger ist als The Miz. Denn die Haut von The Miz ist weich und straff wie ein Babypopo. Der Mann ist gefühlt keinen Tag gealtert. Ich blicke jetzt auf meine Rolex-Uhr, aber das trifft sich eigentlich ganz gut. Mein Flieger geht gleich. Munich Calling, FC Bayern Meeting. Naja, das Leben zwischen Vienna, Tegernsee und Sebener Straße zahlt sich halt nicht von allein. Und ich sitze hier wieder mit meinem kalten Kaffee, Outer City Version 3.1.3, die alle 2 Minuten crasht. Hakt der Ton eigentlich wieder bei mir? Neulich hat man bei all meinen Sätzen nur die Hälfte gehört. Gott bewahre, dass das nicht wieder passiert. Ach herrje, ich sehe gerade, Great Mood hat mir noch ein Telegramm mit einer Frage geschickt. In welchem Winkel hat der rechte Fuß von Taka Michinoku beim Einrollen gegen Brian Christopher in Folge 47 vom Shotgun Saturday Night den Canvas berührt? In Relation zum Lichteinfall des Titantrons. Irgendeine Idee? Ich muss gestehen, ich weiß nicht einmal, was ein Taka Michinoku ist. Perfekt, Chris. Wo bist du denn gerade mit deinen Gedanken? Beim Tribal Chief oder schon an der Siebener Straße? Nein, bei Leonardo DiCaprio. Ich frage mich ernsthaft, wann bringt der Mann endlich wieder einen neuen Film raus? Seit Killers of the Flower Moon ist Funkstille. Und ich sag dir, ich vermisse ihn mehr als R-Truth, die 24/7 Champion. Leo verzaubert mich allerdings auch, muss ich zugeben. Der Mann ist wie Shawn Michaels, nur mit Oscar statt Intercontinental-Title. Ganz ehrlich, The Revenant, das war für Leo das, was The Hell in a Cell Spot 1998 für Mick Foley war. Körperlich kaputt, aber ein Meilenstein. Ui, und Wolf of Wall Street? Das war für mich wie WCW 2000. Viel Koks, viel Chaos, Ric Flair rennt im Bademantel durch die Gegend und am Ende weiß keiner, wo das Geld geblieben ist. Also ich bin ja da eher bei Titanic, absolute Babyface-Storyline. Leo, also Jack, ist basically Daniel Bryan 2014. Kommt aus dem Nichts, liebt aufrichtig, wird vom Establishment ignoriert und geht unter. Wortwörtlich. Sehe ich komplett anders. 3 Stunden lang struggelt Leo, nur um am Ende den Job fürs kalte Wasser zu machen. Das war basically der Montreal Screwjob, nur mit Eisberg. Aber das ist jetzt ein Hot Take. Inception war nichts anderes als AEW Dynamite. Du wachst auf, 5 Factions, keiner weiß, wer turned und Excalibur, Tess und Tony Schiavone rufen 37 Namen in 12 Sekunden. Leo ist für mich die perfekte Mischung aus Daniel Bryan und Seth Rollins. Facettenreich, leicht arrogant, aber du nimmst es ihm nie übel. Leo ist der einzige Mensch, den ich fast so sehr verehre wie Bryan Alvarez. Und den habe ich 2090 bei der Ring of Honor Show in New York persönlich getroffen. Habe ich das schon mal erwähnt? Kein Kommentar. Ich glaube, ich bringe nächste Woche eine DiCaprio-Rubrik. Jede Woche einen Film und wie er im Wrestling-Kontext funktioniert. Und wenn das keiner hören will, dann gibt es halt Chris Mania, die Oscar-Edition. Mit Fragen von Great Muter, nur über Leo. Da würde ich mitmachen, wenn ich Zeit hätte. Apropos, Chris, ich muss gleich los. Ich habe noch einen Termin bei der Bryan Alvarez Archivverwaltung in Schleswig-Holstein. Moment, die was? Ein kleiner Zirkel. Wir werten Tonhöhenanalysen aus, um versteckte 5-Sterne-Hinweise in Bryans Rants zu entdecken. Letzte Woche glaubten wir bei Minute 23,08 in der Show mit Filthy Tom Lawler ein Morsezeichen gehört zu haben. Mögliche Signale an Melzer. Höchst dubios, Andy. Ich sag's dir, das geht ad absurdum. Du wirst bald nachts aufwachen und Melzers Schlafrhythmus in Excel dokumentieren. Das tue ich bereits. Außerdem muss ich vor 18 Uhr schnell noch beim Getränkemarkt vorbeischauen. Der limitierte Alvarez Pale Ale Kasten ist wieder da. 6,5 Hopfen, 93% Meinung. Chris, abschließende Worte? Bitte unbedingt. Pale Ale kann man kaufen, Aura nicht. Und wollen wir nächste Woche eigentlich wieder ein Cold Open für den Podcast vorbereiten? Oh, alte Taube, ich kündige. Bleib fröhlich, bleib gesund, macht es gut, bis denn. Tschüss. Ciao. Outro-Song. Also, Respekt an den User Matt Eagle. Das hat ja fast schon 7 Stunden gedauert, um das vorzutragen. Das aber in 7 Stunden so runterzuschreiben. Ja, ich habe mich da ein paar Mal wiedergefunden, mein lieber Chris. Du auch? Dich? Ja, vor allem in meinem Privatjet. Ja, ich wusste auch gar nicht, dass du so einen hast, tatsächlich. Ja. Aber wieder was gelernt. Ist aber teuer, Leute, ich würde es euch nicht... Nee, das kann man auch nur sich leisten, wenn man nicht den Hauptkampf bezahlen muss, um da mitzumachen. Okay, also ich glaube, wir haben jetzt über Gebühr schon rumgelabert. 1 Stunde 45 Minuten locker. Und dabei wollte ich eigentlich nur einen kurzen Podcast aus dem Urlaub machen. So, also für alle die jetzt nicht wissen, was wir da gerade gemacht haben, das Skript kann man bei uns im Forum nachlesen. Und muss natürlich keiner machen. Nur die es schon kennen, wissen, ja okay, war jetzt langweilig. Und die es nicht kennen, für die war es vielleicht auch langweilig. Aber ich fand das eigentlich ganz süß, weil sich so viel Arbeit macht. Das tragen wir sehr gerne vor. Also nochmal herzlichen Dank. Mein lieber Chris, wir machen jetzt einen Deckel drauf, würde ich sagen. Und deswegen kriegst du die Schlussworte und dann Hammer's. Ja, also muss ich sagen, das war sehr, sehr witzig, sehr interessant und vielen Dank dafür. Also ich bin immer wieder überrascht, was da für Sachen kommen von Bord und von Usern, irgendwie so Geschenke und solche Skripte. Also das ist schon sehr, sehr cool und ein großes Dankeschön. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Wir halten dich eh zu lange auf. Das ist ja unglaublich. Jetzt ab in die Sonne. Mach's dir gemütlich und viel Spaß und dann schauen wir, wie ich das hinbekomme aus Kroatien. Ich habe schon große Sorgen, obwohl ich sagen muss, die letzten 20 Minuten habe ich dich fantastisch verstanden. Ich dich auch, sogar die letzte halbe Stunde schon. Ja, das war ohne Hake, also total absurd. Aber deswegen danke fürs Zuhören, meine Lieben, und dann hören wir uns ziemlich sicher nächste Woche wieder. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich sage nochmal herzlichen Dank, Chris, dass du so flexibel warst dieses Mal. Nächstes Mal müssen wir gucken, wie wir es in Kroatien gebacken kriegen. Da bin ich ja wieder in meinem Büro und da mal gucken, wie da die Verbindung ist in diesem Sinne. Euch noch einen schönen Sommer, Chris, dir noch einen schönen Restwochentag und an euch alle. Bleibt gesund, macht es gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.